Hallihallo, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den Bienengesprächen Nummer 36. Wir schreiben Mitte April 2018. Der Frühling hat massiv begonnen. Drei verschiedene Themen haben wir heute vor uns. Das erste ist, wir besuchen Aram Gadimi an seinem Bienenstand Nummer 1. Das ist ein junger, aufstrebender Imker, der innerhalb von 3-4 Jahren von null auf volles Programm auf gewerbliche Imkerei gestartet hat, und er lässt uns teilhaben bei seiner Frühlingsdurchsicht. Dann werde ich mich mit ihm auf einen Parkbankerl setzen im Prater und wir reden über den Hintergrund seiner Arbeit. Das ist dann der zweite Teil. Und im dritten Teil, der Korrespondentenbericht kommt von Chris Bloch aus Dänemark dieses Mal, und er spricht über Imkerei, ja, wenn der Flugradius halbiert ist, weil links das Meer ist und nur rechts das Land. Und er stellt uns vor, was gerade am Bienenstand draußen los ist. Das ist der Gedanke des Korrespondentenberichts. Und wie komme ich zu ihm? Ich bin aufmerksam geworden, weil er eine Schilfrohrbeute gebaut hat mit dänischem Design. Die stellt er uns vor und den Hintergrund von dieser Geschichte, wie man das Klima im Bienenstock, in der Bienenbeute, ja, angenehm hält in so einer Schilfrohrbeute. Lassen wir uns überraschen. Ein kurzer Blick noch, das zeige ich euch jetzt gleich, von Gabi Sauseng. Sie habe ich getroffen in der Nähe von Graz. Sie züchtet Trüffelschnuffelhunde und hat erzählt, dass auch in der Imkerei die Schnüffelarbeit möglicherweise eine gute Sache ist. Ich bin Gabi Sauseng, ich bin Biologin und arbeite seit an die 20 Jahren jetzt in der Spürhundeausbildung für die Imkerei. Da gibt es einerseits den kleinen Beutenkäfer und andererseits die amerikanische Faulbrut, eine bakterielle Verseuchung, sage ich jetzt mal, von Bienenstöcken. Und da kann ich, wenn ich so ein Material hätte, das natürlich auch wieder unter Quarantäne steht, sehr effizient auf diesen Geruch trainieren und damit auch Zeit und Geld sparen. Wenn ich 30, 40 Stöcke habe, also Bienenstöcke, ist der wahrscheinlich in der Gesamtkontrolle in 2 Minuten fertig. Und wenn ich sonst 40 Stöcke kontrollieren müsste bei Hand und visuell, dauert das wahrscheinlich, weiß nicht, Stunden oder sogar einen ganzen Tag. Wenn euch das interessiert, was Gabi Sauseng über ihre Trüffelschnüffelhunde sagt und die Ausbildung dazu, das gibt's ab morgen im Programm Österreich 1 Radio in der Reihe vom Leben der Natur, jeden Tag von 8:55 5 Minuten, ja, in dieser Woche eben über Trüffelschnüffelhunde. Auch als Podcast kann man es downloaden oder im Webradio auf oe1.orf.at. Und wir starten in die Bienengespräche Nummer 36, in den Hauptteil dieser Ausgabe, durch eine Fahrt raus aus Wien zum Biesenberg. Ja, und wir treffen dort Aram Gadimi. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ist ein bisschen im Verzug. Im Verzug, weil es so spät ist heute und wir heute eigentlich alle Bienen gemacht haben. Genau. Alle Bienen wollten wir machen. Und jetzt sind wir da am letzten Stand. Bienengespräche Nummer 36 am letzten Stand. Von Aram Gadimi, genau. Der T-Shirt-Imker von Biesenberg hat einmal eine Floridsdorfer Regionalzeitung geschrieben. Und es ist heute fast wieder T-Shirt-Wetter. Die Stiche haben sich auch in Grenzen gehalten. Ich habe relativ sanftmütige Bienen, obwohl ich mir das nie ausgesucht habe. Das ist, wenn man heutzutage Belegstellenköniginnen kauft, dann sind die meistens auf Sanftmut gedrillt. So als Default-Wert. Als Default-Wert, und da korrespondiert natürlich immer ein bisschen das Putzverhalten. Das heißt, man geht eigentlich einen Kompromiss ein, man hat dann putzfaulere Bienen. Jetzt machen wir da auf dem Stand am Feigelberg das erste Volk auf. Die habe ich letztes Jahr umgeweiselt. Die haben eine Waterkönigin bekommen. Also da kann ich jetzt schon sagen, passt alles. Der sitzt zumindest auf, also Flachzage sitzt auf, kann man sagen, 7-8 Rameln auf den ersten Blick. Da auf der Seite erste Wabe rausgezogen, Pollenbrett. Also ist ein schönes Volk. Wir machen jetzt heute die Frühjahrsrevision, das ist sehr spät im Jahr. Die Freunde, die heute dabei sind, der Markus und die Iris, die habe ich eigentlich über das Bienenhobby kennengelernt. Also da sieht man eh, wenn einer so ausschaut, wenn die dritte Wabe da irgendwie schon eine volle Brutwabe ist, Bienen mit Pollenhöschen, also dem geht's gut, da braucht man eigentlich gar nichts machen. Drohnen auch schon ein bisschen sichtbar, Drohnenbrut. Drohnenbrut auch schon ein bisschen sichtbar. Das ist dieses Jahr, finde ich, irgendwie ein atypisches Jahr. Es war sehr, sehr lange kalt. Jetzt haben wir gerade mal 2 Wochen warm. Und wie man da sieht am Stand, es ist alles in Blüte. Wir haben es vorher gesehen, punktuell schon Kirsche. Der Raps geht auf. Es ist dieses Jahr alles gleichzeitig. Ja, ich sage einfach einmal, wo wir sind für diese Bienengespräche. In der Nähe von Wien, wenn man mit der Schnellbahn ein paar Stationen rausfährt, da gibt es einen Berg, wo die Donau durchgeht zwischen Biesenberg und Kallenberg und genau, dann Wien erreicht. Und das ist ein bisschen so an den Hängen, es ist Wein hier, also ein mildes Klima. Und Aram hat uns eingeladen, einfach dabei zu sein beim zweiten Teil seiner Frühjahrsdurchsicht. Wir sind eben da jetzt wirklich, wie du da schon beschrieben hast, am Hang heroben. Und du lässt uns jetzt im ersten Teil dieser Bienengespräche einfach ein bisschen teilhaben. Du erzählst, ich halte mich ein bisschen zurück und wir haben die Gelegenheit, einfach einen Schauen, Denken, Beschreiben zuzuhören. Aram deutet mit dem Daumen nach oben, das schaut gut aus. Ja, das schaut gut aus, genau. Warum schaut es denn gut aus? Warum schaut es gut aus? Bei der Flachzage ist es so, dass man eigentlich mit der Kirsche einen Zagenwechsel macht. Man gibt den Bienen Raum und schaut, dass man nach oben hin erweitert. Man vertauscht sozusagen die Zagen. Genau. Und mit der Kirsche ist, weil jetzt wirklich die Kirsche blüht. Die Kirsche. Naja, ich sage ja, dieses Jahr ist ein atypisches Jahr. Und wir sehen da auch, die Bienen besetzen zwar den unteren Raum schon, aber normalerweise, also letztes Jahr waren wir in der Entwicklung schon viel weiter um die Jahreszeit. Dieses Jahr schaue ich echt, also wenn ich einen habe, der in den unteren Raum schon brütet, also wenn der oben voll besetzt ist und unten Stifte ansetzt, da zum Beispiel sehen wir jetzt im unteren Raum ein Pollenbrett, dann mache ich einen Zagenwechsel. Und letztes Jahr um die Zeit, sage ich mal, war das alles schon möglich. Dieses Jahr habe ich fast das Gefühl, muss ich noch eine Woche oder so warten. Und ich weiß eben nicht, jetzt wenn der Raps aufgeht, wenn alles gleichzeitig ist, kann es sein, dass wir Honigräume auch schon gleich aufsetzen müssen. Wir sind ja hierher spaziert von der Schnellbahn und wir haben wirklich viele verschiedene Dinge schon blühen gesehen und ebenso alles gleichzeitigartig. Also das geht so schnell, dass es voll kaum hinterherkommt. Und ich habe nachgedacht und mir gedacht, ich muss dich fragen, wann setzt du die Honigräume auf? Ich richte mich normalerweise eben nach der Tracht, nach dem Gefühl, das ich habe. Ich bin auch noch nicht so lange dabei. Wie lang? Ich bin 20 Jahre Imker. Ich mache das jetzt schon gute 3-4 Jahre. Was ist 20 Jahre? Moment. Ich bin nicht 20 Jahre nicht. Imker, ich mache es gute 3-4 Jahre. Und bin sehr schnell gewachsen, habe von Anfang an den Bio-Anspruch gehabt. Ja. Eigentlich darüber hinaus, ich wollte es quasi in die Demeter-Richtung weiterentwickeln. Das ist aber ein längerer Schritt. Also das ist auch kostenintensiv und man muss sich halt fragen, ob sich das auszahlt. Und jetzt bist du bei 50 Völkern und brauchst schon eine gewisse Effizienz. Jetzt bin ich bei auch 50 Völkern ungefähr und bin eingetragener Landwirt. Und versucht da diesen landwirtschaftlichen Betrieb vom Nebenerwerb zu einem Vollerwerb auszubauen. Die Iris hat jetzt gerade mit einem Stofftuch über die Rähmchenoberseiten sanft gewischt. Die Iris benutzt ein Nelkentuch, genau. Ich habe früher eigentlich den Smoker ein bisschen verweigert und habe nur Nelkentuch und Wasser benutzt, weil das die Bienen quasi ein bisschen weniger aufregt, sage ich mal. Der Smoker, also auf den Smoker, da bin ich auf den Geschmack gekommen letztes Jahr. Der Rauch so gut riecht. Ja, genau, weil der Rauch so gut riecht, haben wir uns alle gemeinsam eingeraucht, ich und die Bienen. bei Schlechtwetter ist der Smoker, wenn man alleine ist, manchmal eine große Hilfe. Also, du hast jetzt. Beim Zusammenbauen von dieser Beute habt ihr dann oben noch eine Leerzarge raufgegeben. Genau, was haben die für ein... Ach, die ist jetzt aber über dem Deckel drauf. Das war eine Flachzarge, die als Futtereinheit, als Behandlungseinheit gedient hat, die ich jetzt an dem Stand nicht entfernt habe. Mit der werde ich dann gleich erweitern. Also ich fahre dann nur die Rähmchen her und erweitere hier. Also auch das Volk Nummer 2 sieht toll aus. Also wir sind... da auch auf einer sehr geschützten Fläche. Es ist ein wunderschöner Garten mit Blütenvielfalt rundherum. Das Grundstück daneben ist verwildert, da ist nichts. Mhm. Hinter uns der Bauwagen ist ein Traum für jeden Aussteiger. Das Glashaus hier. Wunderschön. Also Glashaus aus alten Fenstern, das ist alles traumhaft. Also der Freund, auf dessen Grundstück ich das da mache, ist auch so ein bisschen wie ich, ein Träumer, vielleicht so eher Hippie-Schiene-Aussteiger, wie auch immer. Und wir versuchen da irgendwie was Nettes auf die Beine zu stellen. Also es sind hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Beuten. Im Prinzip, was ist also zusammengeschraubt aus Bauholz? Oder? Wie sagt man? Das ist in dem Fall eine Dreischichtplatte. Ja, und was ist das für eine Größe? Oder man fragt ja immer dann, was ist das für ein Maß? Flachzagen. Also ich imkere Flachzagen, Zander und Vollzagen, Zander. Ja, okay. Vollzagen, das sind die wo du einen Brutraum hast praktisch, einen großen. Genau. Mhm. Also wir haben uns drüben jetzt getroffen am Hauptstand. Da stehen ungefähr jetzt so 35 Völker. Ja. Und da war ursprünglich die Hälfte, jetzt ungefähr ein Drittel auf Normalmaßzagen. Mhm. Die Flachzage war unser Vereinsmaß. Also so haben wir eigentlich, angefangen. Ja, das ist ja auch die Empfehlung. Aber ich komme jetzt eigentlich zunehmend drauf. Also dass einfach größere Bruträume besser sind und die Flachzage wirklich eine technische Imkerweise ist. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses technische Imkern mit meinen Bio-Ideen, mit meinen bienengemäßen Ideen zusammenpasst. Mhm. Also es ist eh so, dass ich auf Naturwabenbau bauen lasse. Also die Bienen haben wirklich alle Möglichkeiten. Aber ich glaube eben, man könnte so Flachzagen schnell auf Jumbo umrüsten und dann wäre es eigentlich auch, auch okay und wahrscheinlich besser für die Bienen. Wir haben es so gelernt bei unserer Imkerausbildung auf Jumbo und das geht gut, macht Spaß. Ich denke immer darüber nach, ob man jetzt ein Absperrgitter unter den Honigraum gibt, ja oder nein. Eigentlich gebe ich dann keins hin. Und sie brüten aber letztlich dann doch immer ein bisschen hinauf. Die da so im Kreis, ja. Königin ist da? Königin. Ja. Königin ist da. Das wollte ich ja fragen, schaut sie eigentlich nach der Königin extra oder passt schon, wenn sie brüt, wenn man beim Brut sichtbar ist, dann. Mir reicht das, wenn ich Stifte sehe und also wenn ich das Volk öffne, kriege ich ja meistens schon ein Gefühl dafür, was da drinnen passiert. Ja, wenn ich jetzt sehe, das ist eine kompakte Einheit, die probieren sich da um ein Brutnest, da ist eine Harmonie drinnen, dann brauche ich eigentlich nichts machen. Ich kontrolliere dann auf Stifte und dann war es das. Und zeichnen extra, dass du weißt, wo sie ist, wenn du es einmal suchst. Weil jetzt geht's gut, habe ich bemerkt. Wenn es eine Belegstellenkönigin ist, dann ist sie gezeichnet. Ah, ja. Also meine Kunden, die bei mir Bienen kaufen, die wollen auch gezeichnete Königinnen. Ja. Ich würde es am liebsten nicht machen, aber ich glaube, wenn man mehr Bienen hat und wirklich eine Leistungsprüfung macht, dann muss man es zeichnen. Mhm. Na klar. Und ja, also Volk Nummer 2 sieht auch gut aus. Also da auf dem Stand leben alle, es fliegen alle. Das ist vielleicht der Unterschied zum drüberen Stand. Das ist da einfach windgeschützt, rundherum Sträucher. Ich habe drüben 35 durchgeschaut, in einem Durchschnitt von 3 Minuten pro. Ich glaube, wir waren ein bisschen langsamer. Aber wir haben dazwischen auch gegessen und einen Kaffee getrunken. Und ich habe bei meinen im Schnitt 12 Minuten jetzt gebraucht, aber ich habe fotografiert noch und habe mir Zeit lassen, um das alles mal genau mal anzuschauen wieder. Na, wir sind deswegen langsamer. Wir machen heute ein paar Schritte. Also Markus und Iris schauen jetzt durch. Wir schauen uns an, wie stark ist jedes Volk. Versuchen da Brutwaben zu ermitteln. Schreibt ihr was auf dabei oder nur einfach ein bisschen also geistig notieren? Na, wir schreiben an sich schon mit. Ich glaube, die Iris hat die Liste. Ich weiß es nicht. Iris hat die Liste und schaut. Und das ist für mich einfach wichtig. Für mich ist das jetzt der erste große Schritt, die Frühjahrsrevision, wo ich mal anschaue, welches Volk ist wie stark, wo ist was zu tun, wo mache ich einen Zagenwechsel, wo nicht, wo zage ich auf. Und wie viele sind drüben beim anderen Stand 35 Völker über den Winter kommen? Ziemliche Verluste drüben. Wirklich? Aber ich muss sagen, ich habe so gut wie, naja, ich habe ein bisschen was eingefüttert, aber keinen Zuckerteig im Frühjahr aufgelegt. Ja. Und nachdem ich viel verkauft habe, habe ich eine negative Selektion gehabt. Das heißt, ich habe meine Stärksten verkauft und versucht, mit den schwächeren Ablegern sozusagen durch den Winter zu kommen. Das ist immer ein bisschen ein Risiko. In meinem Fall gehen einem da ungefähr ein Drittel der Bienen. Ein Drittel. Und das hast du dann sofort bemerkt beim Aufmachen, da war dann nichts. Ich sehe meistens schon, wenn nichts fliegt. Ja. Ich schaue dann rein. Ein, zwei Fehlverdachte waren dabei, da hat man noch was gelebt. Aber bei mir ist es dann auch so, ich bin mittlerweile so weit gekommen, dass ich Schwache auch auflöse. Ja, das heißt, aktiv auflösen. Naja, abkehren und die Beute verschließen, die betteln sich dann woanders ein. Ja, okay. Und das haben wir in dem Fall auch bei 2 gemacht. Und ja, ich weiß nicht, ich gehe jetzt da mal zu Markus und zu Iris. Wie schaut es bei euch aus? Naja, in der unteren Tage ist jetzt noch keine Brut, wie bei den anderen auch nicht, aber ja. In der oberen ist halt schon ziemlich voll. In der oberen ist es schon sehr voll. Da ist schon. Also genau, das wäre so ein klassischer Kandidat für einen Zagenwechsel. Ja, aber also, da ist jetzt noch keine Brut unten in der Zage. Genau, unten kein Bruteinschlag. Das wird in einer Woche wahrscheinlich anders sein. Wenn dann in der oberen Zage kein Platz ist, gehen die Bienen nach unten. Und wenn dann unten 2 Rähmchen angebrütet sind, dann macht man Zagenwechsel. Und das ist bei dem Volk eigentlich schon fast so weit. Also ja, fast, aber nicht ganz. Da haben wir jetzt. Okay. Sollen wir eigentlich da proben, das Gitter jetzt schon auflegen oder noch nicht? Ja, das können wir machen. Wir hören einfach ein bisschen zu. Also Propolis-Gitter, auch ein Fall für die Zeit. Dieses Jahr ist wirklich alles gleichzeitig. Also es gibt einen Fachmann, den Dr. Stangazio in Deutschland. Das ist der Präsident der Apitherapie-Gesellschaft in Deutschland. Und der empfiehlt, Propolis-Gitter im Frühjahr aufzulegen. So ab einer Temperatur von 23 Grad. Und Iris und Markus machen das jetzt schon, die machen da oben die Rähmchen ein bisschen frei, die Gitter haben wir vorgeschnitten, die werden jetzt da aufgelegt. Man macht dann kleine Ästchen oder Streichhölzer hinein, damit es einen leichten Durchzug gibt. Durchzug mögen die Bienen nicht und beginnen dann dieses Gitter zu verkitten. Ah, genau, okay. Und das ist deswegen im Frühjahr gut, weil jetzt, wenn man sich anschaut, die Bäume haben jetzt eben diese Schutzschicht auf ihren Knospen drauf, die Bienen tragen das ab und das ist die frische Propolis. Mhm. Und das ist genau die Qualität, die wir wollen, ja. Weil wenn man das am Ende vom Jahr macht, dann sieht die Propolis auch anders aus und man kann sich das jetzt anschauen, die Rameln sind verpickt. Man sieht diese frische Propolis schon und wenn man das am Ende des Jahres macht, hat man ein braunes Etwas, Das riecht zwar auch gut, es ist ein bisschen fester, aber von der Wirksamkeit her ist die frische Propolis am besten. Mhm. Und da kann man diese Gitter dann wöchentlich oder alle 2 Wochen tauschen. Und je nachdem. Ist das so einfach so ein Add-on, dass man das oben drauf gibt, dann hat man zum Honig auch noch Propolis? Oder schwächt das eigentlich letztlich den Honigertrag oder das Volk? Ich glaube, auf den Honigertrag hat es gar keinen Einfluss. Im Gegenteil, ich glaube sogar, die Völker sind gesünder. Manche lassen das Propolis-Gitter ganzjährig drauf. Das kann auch gut sein. Nur in meinem Fall, ich will dann wirklich die beste Propolis-Qualität haben und dann kommt da übernächste Woche noch ein Gitter drauf. Ein neues. Auf das Das alte weg, ein neues hin. Man kann diese Gitter dann einfrieren, aufheben. Ja. Und im Winter, wenn es dann kalt ist, abrebeln. Im Freien zum Beispiel, wenn man sich jetzt... Die Propolis, wenn sie warm wird, wird sehr schnell wieder klebrig, dann ist es schwierig, das runterzubekommen und deswegen macht man das recht kommod im Winter. Mhm. Genau. Auflösen geht auch gleich in Alkohol, dass der Alkohol das Genau, man rebelt das ab, lässt das dann, macht ein Mazerat in Alkohol. Ah, okay. Mazerat? Ein Mazerat, so heißt das. Zeug in Alkohol und geschüttelt. Ein alkoholischer Auszug. Auszug, verstehe. Aber das geht nicht, dass man es gleich das Gitter in den Alkohol reinlegt? Naja, also ich will keinen Plastikauszug. Ich bin da wirklich, was das betrifft, pedantisch. Ich will, dass das alles passt. Ja. Also das ist auch etwas, was ich meinen Kunden sage, wenn die zu mir kommen, die kriegen einfach tipptopp Völker. Jungvölker, Ableger, Kunstschwärme, das muss einfach passen. Deswegen bleibe ich dann oft mit den Schwächlingen zurück, die ich dann eben durch den Winter bringe. Und da muss ich eben auch Verluste hinnehmen. Aber das gehört irgendwie dazu. Also es tut mir dann auch leid. Wahrscheinlich werde ich dieses Jahr noch ein bisschen strenger sein. Ich habe halt letztes Jahr wirklich ganz schwache Völker eingewintert. Also andere lösen die auf. Ich habe mir gedacht, schau mal, was passiert. Massive Pflastersteine habt ihr da als Beschwerung für den Deckel oben. Die sind 15x15x15. Genau. Da passiert nichts, wenn der Wind geht. Nein, da passiert nichts, außer dass man Muskeln kriegt. Ja. Passiert da nichts. Man erspart sich den Gurt. Also das ist da auf dem Stand einfach die Lösung. Das sind nur 10 Völker und da kann man ein bisschen großzügiger sein mit dem Gewicht. Also ich glaube, wenn ich dann einmal mehr Völker habe, schauen wir mal. Es sind die Gurte aber auch mühsam. Ja, absolut. Hallo. Ey. Also ja, der ist oben, unten voll, das ist Wart. Das ist Reinzucht vom Feinsten. Aber also der gehört eigentlich aufgezagt. Der ist unten schon, wenn der unten Drohnenbrut hat, also in der Mitte und alle Wabengassen besetzt, also der ist eigentlich, kannst gleich notieren. Also das ist also der Dreier. Also lassen wir den jetzt erst so, kein Also der hat, sage ich mal, geschätzte 10 Brut. Oder Aram? Aufsetzen. Okay. Also der sitzt auf der Seite, kannst sehen, 1, 2, 3, 4 vielleicht. Da hat auch der Specht ein Loch reingemacht. Das war wahrscheinlich nicht optimal für die. Und da haben sie sich wahrscheinlich wärmetechnisch auf eine Seite zurückgezogen. Also wir haben da jetzt ein Volk, das ist ein Paradebeispiel jetzt, eigentlich auch für die Frühjahrsrevision. Und da ist jetzt die Idee, dass man, wenn man jetzt auf einer Seite ist, kann er sich nur in eine Richtung entwickeln. Ja. Und das ist auch wieder technisches Imkern, aber in dem Fall etwas für die Biene, auf der Zentrieren Seite der Biene. Also das Zentrieren ist in dem Fall nicht schlecht, muss nicht in jedem Fall gut sein. Wenn du ein schwaches Volk hast, kannst du es auch auf einer Seite lassen, Sheet dran zum Beispiel. Ja. Da geht es um den Wärmehaushalt. Aber wenn wir uns das anschauen, dieses Volk, das ist so kräftig, also das, der würde wahrscheinlich mit offenem Dach auch weitermachen. Außerdem sind die Bienen dann nur behindert, dadurch, dass sie halt auf einer Seite... Und da sehen wir also da haben wir eine super Wabe, also eine Flachzagenwabe, die ja, Dreiviertel Pollenbrett ist. Also das ist, wenn ich sowas sehe, kann ich schon einschätzen, so ein Pollenbrett soll einmal viel Brut versorgen. Und wenn wir da weiterschauen, die nächste Wabe, sehen wir ein Brutnest im zweiten Stadion. Das heißt, alles, was da jetzt bestiftet ist, Rundmader ist, das wird in ein paar Tagen verdeckelt sein. Zum Futterkranz nach hinten wird sich dieses Brutnest ausdehnen. Und wenn wir da reinschauen, Brutnest auf zwei Ebenen. Ich kann da die Hand drüber halten, das ist wie eine kleine Heizung. Das ist super. Also da schauen wir wirklich nur, dass wir den Bienen ein bisschen einen Platz schaffen. Drüben haben wir Futterwaben auch angeritzt. Das reizt die Bienen ein bisschen, das hilft ein bisschen, den Bruteinschlag zu erhöhen, weil sie das, die tragen dann das Futter, den Futterspeck, der am Rand ist, um. Um das Brutnest wird das dann eingelagert und das ist jetzt um die Jahreszeit einfach optimal. Wir haben zwar schon kräftig Tracht, aber das wäre für mich so ein, was man mit dem Winterfutter machen kann. Also die schauen aus wie manche andere Bienenstöcke im Sommer oder so. Also das ist, ich bin da wirklich verwundert. Also es ist immer noch möglich, dass eine Frostperiode kommt und ein sehr intelligenter Mensch, der Albert Schittenhelm, also ein großer Meister der Bienen, hat einmal gesagt, die Biene soll aus dem Vollen schöpfen. Und das sehe ich auch so. Also ich mache keinen Schritt, der überflüssig ist. Ich versuche da jetzt nichts rauszunehmen, reinzugeben. Ich versuche eher, das zu unterstützen, was die Bienen gerade machen wollen. Und ich glaube, je genauer man beobachtet, je mehr Zeit man sich mit dem Ganzen lässt, umso mehr versteht man, was da gerade passiert. Und das ist halt zum Teil dann eben der Unterschied. Also das technische Imkern ist dann oft so, dass man eine Maßnahme setzt, die halt technisch gerade angesagt ist, die vielleicht in irgendeinem Kalender steht, in einem Bienenbuch. Aber das muss nicht immer das sein, was die Bienen gerade brauchen. Und das ist für mich kontraproduktiv. Ich kann da nichts erzwingen. Ich kann nur schauen, dass ich das, was da drinnen passiert, möglichst fördere. Und ich habe mir sehr, sehr lange Zeit gelassen mit dieser Frühjahrsrevision, ganz einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass es einfach von den Temperaturen dieses Jahr nicht gepasst hat, und dann reiße ich auch nicht auf. Also manche haben da im März schon herumgefuhrwerkt, einen Teig drauf im Jänner, reizen, schauen, das ändern, so sehe ich es nicht. Also ich versuche das bienengemäß zu machen. Ja, jetzt sind wir da schon bei Volk 5 angelangt. Schon fast fertig da am Stand. Deckel geht kaum runter. Da auch ein Blick von oben rein. Schaut wieder ganz gut aus. Wenn ich mir da jetzt den Deckel anschaue, sehe ich die frische Propolis, die da so richtig wie ein Kaugummi dran pickt. Das ist jetzt genau das, was ich ernten möchte. Und das mache ich auch nicht ewig. Also ich schaue echt, dass ich da so das frische Kitharz der Bienen erwische. Und dann, wenn es in Richtung Massentracht geht, wenn jetzt der Raps aufgeht, also drüben hat er schon Blüten angesetzt, da im Tal dahinter am Biesenberg, dann ist es auch nicht mehr so wirklich die Zeit, weil dann sind die Bienen mit was anderem beschäftigt. Und dann kann es auch passieren, dass diese Propolisgitter schnell mit Wachs zu sind. Oder dass dann mehr Wachs am Propolisgitter ist. Also ich versuche da jetzt noch diese eine Woche zu gewinnen. Schauen wir dann, wie es weitergeht. Also Propolis, das mache ich auch noch nicht so lange. Also da gleiches Bild. Eine Wabe Futter auf Wabe 2. bereits ja, 2/3 der Wabe fast mit Brut besetzt. Brut in allen Stadien, Rundmaden, Stifte, Pollen am Brutnest, emsige Bienen, die da alles versorgen, sanftmütig, keine hat mich gestochen, auch da nicht. Also hier vorne, Propolis vom Feinsten. Da, das ist aber da jetzt, also wenn ich mir das anschaue, das ist da schon ein bisschen fester. Das ist alte Propolis, ja. Neue Propolis, so ein bisschen aufgearbeitet. Das war bei 4. Und die neue Propolis, die frische Propolis, die wir jetzt ernten, die ist dann ohne Ameisensäure, ohne Oxalsäure. Also die ist sozusagen wirklich so, wie sie aus der Natur kommt. Und das wäre jetzt, wenn du könntest dann das Propolis-Gitter ganzjährig drauflassen, dann machst du dazwischen eine Behandlung, aber irgendwas dampft immer aus. Also das ist dann einfach nicht optimal. Wie viele Brut waren dann beim vierten? Volk Nummer 4 würde ich auch so sagen, acht so wie das zehn. Jetzt. 8 oder 10, ja, war ein bisschen stärker als der. Ach so, na der ist ja jetzt noch nicht zum Aufsetzen. Der. Also Nummer 4 würdest du jetzt aufsetzen oder nicht? Nummer 4 würde ich aufsetzen. Nummer 5 kann man noch ein bisschen warten, also wahrscheinlich werde ich da jetzt einen Zagenwechsel machen. Das dient auch dazu, dass man das Altwachs rausbekommt. Das ist ganz wichtig, ein junger, frischer Wabenbau. Wie viel Brut hatte der jetzt? Naturwabenbau. Ja, wir sind da fast fertig. Wir haben jetzt da irgendwie noch 5 Völker vor uns. Ja, der Apfelbaum blüht. Kirsche, Weißdorn haben wir gesehen. Dann, also wir sind da auf dem Grundstück von einem Freund und der arbeitet eigentlich in seinem Erwerbsberuf als also Behindertenbetreuer, also Betreuer von Menschen mit Behinderungen und hat hier so seinen kleinen Traum vom Aussteigergarten verwirklicht. Wahnsinn. Und irgendwie hat das zusammengepasst, er hat Bienen gebraucht. Das ist zwar jetzt nicht der optimale Stand wahrscheinlich für einen Erwerbsimker, aber man kommt. Also was ist das? Naja, es ist halt einfach ja, irgendwie kleinteilig. Ich muss mit dem Auto da irgendwie durch eine enge Zufahrt reinfahren. Und man kann da halt nicht ewig viel Völker aufstellen. Also wahrscheinlich würde ein klassischer Erwerbsimker nicht dahergehen, in meinem Fall. Also ich komme jetzt zunehmend drauf, kleinere Stände, dafür mehr Stände und wirklich schauen, dass die Biene aus dem Vollen schöpft und echt im Nahbereich der Bienen Pollenversorgung alles gegeben ist. Es gibt da oben auf der Fläche ein Stück weiter rauf einen Naturteich mit einem kleinen Saunahütchen. Es gibt irgendwie ja, genug Wasser. Und das Witzige ist, 100 Meter von hier auf dem anderen Stand haben wir einen akuten Wassermangel gesehen. Da schaut es wieder ganz anders aus. Da sehe ich Propolis, sehe ich ja, einen ganz tollen Bruteinschlag. Da sind wir eigentlich schon so weit, dass wir Honigräume aufsetzen können. Also vor 2 Wochen war da noch Winterstimmung. Bruteinschlag, was ist ein Bruteinschlag? Naja, quasi wie viele Brutzellen oder Stifte ich sehen kann. Aber du hast ja noch gar nichts gesehen, du hast ja noch gar nichts rausgenommen. Das kann man schon erahnen. Wenn das so aussieht. Und was ist so? Wie schreibt es? Fold. Ja. Ah, wenn Fold. Die Bienen sitzen wie in einer Sardinendose, Biene an Biene, und schauen mich zu Hundertst, zu Tausendst an, wenn ich oben den Deckel aufmache. Dann weiß ich, also die schauen mich an und sagen, bitte gib uns noch ein Stockwerk drauf. Okay. Ah, das wäre dann eben der Honigraum, der dann als nächstes kommt. Das wäre dann der Honigraum, genau. Und kommt der Absperrgitter oder nicht? Das wird dann wahrscheinlich oft gefragt. Ja, nein, vielleicht. Also ich imkere seit Anfang an ohne Absperrgitter. Und hast halt einfach möglicherweise mehr reingebrütet. Ja, also das ist auch auch ein Spruch von wem anderen. Ich nehme dann nur die Filetstücke. Ja. Das heißt, ja. Ich nehme nicht jede Honigwabe und nicht jede halberte, sondern ich versuche wirklich voll verdeckelte, reife Honigwaben zu ernten, und wenn eine mit ein bisschen einer Brut ist oder nicht verdeckelt, dann bleibt die einfach dem Volk. Okay. Und ganz am Anfang habe ich sowieso nur Bienen verkauft, da habe ich kaum einen Honig geerntet. Da ist den Bienen alles geblieben. Da habe ich dann auch eingefüttert, Biofutter, wenn wo nicht genug war. Aber das wäre, was du vorher gefragt hast, da kann man eher rausnehmen. Weil wenn ein Volk so voll ist und keinen Platz mehr hat, dann ist auch keine Entwicklung mehr möglich. Ja. Und das stoppt dann natürlich eben den Bruteinschlag, den wir vorher angeschnitten haben. Also da möchte ich natürlich, dass die Entwicklung weitergeht. Und wenn wir da jetzt in die untere Zarge reinschauen, da sehe ich schon auf der Seite, wo wir jetzt das Rammel rausgenommen haben, nach unten. Ich sehe also, unten ist nicht alles voll, und das wäre so ein Indikator für einen Zargenwechsel. Den kann man aber gleichzeitig mit dem Aufsetzen auch machen bei der Flachzarge. Und Iris zentriert da schön, also versucht da noch ein bisschen, also wir versuchen da ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil die Bienen geben da so Gas. Wir müssen da wirklich schauen, dass wir nachkommen. Und da haben sie halt bis an die rechte Seite angebrütet. Ja. Wenn wir da jetzt an der rechten Seite angekommen sind, da können wir eigentlich, da haben die Bienen wirklich keinen Platz mehr. Also da muss ich jetzt am besten ein paar Tagen kommen. Ja, morgen wird, ja, vielleicht geht es sich morgen aus, schauen wir mal. Den Geburtstag der Mama ein bisschen auslassen, Bienen betreuen. Ja, mal schauen. Also da wird auf jeden Fall schnell ein Zargenwechsel und Aufzagen nötig sein. Und dann hat die Biene wieder genug Platz. Und so wie ich das jetzt einschätze, haben wir eben Raps und Kirsche gleichzeitig. Das heißt, das wird ein ziemlicher Boost sein. Schwarmstimmung ist jetzt schon ein Thema? Schwarmstimmung, ja, also die Schwarmstimmung ist immer auch faktorenabhängig, und wenn ich sehe, dass da so ein Platzmangel herrscht, dann ist natürlich die Schwarmstimmung ein Thema, weil die Schwarmstimmung natürlich vom Platz abhängt. Also einerseits Trachtangebot, Platz, Alter der Königin. Das ist da jetzt, also das Alter der Königin ist da kein Problem. Die haben alle junge Königinnen. Deswegen auch ein toller Bruteinschlag. Aber ja, wenn die untere Zarge auch schon so voll ist und ich Drohnenbau in der unteren Zarge entdecke um die Jahreszeit, dann ist allerhöchste Eisenbahn. Also dann gehört was getan. Also ich zähle da auch wieder, ich brauche da nur schauen, da brauchst du eigentlich gar nichts machen. Doch, du kannst da den Kern versetzen. Genau. Also die zwei rüber und das als Block verschieben. Aber wenn ich das jetzt so sehe, wie viel Platz haben die Bienen da noch? Die haben zwei Flachzagenrähmchen auf der Seite. Das ist in einer Woche ausgebaut. Also da wäre jetzt eher angesagt, schnell eine Raumgabe. Ja, da haben wir wirklich Glück, dass wir uns da am stärksten, schönsten Stand treffen. Bei bestem Wetter. Bei bestem Wetter, ja. Ich bin auch einer, ich schaue mir das Wetter immer an. Es ist zwar nicht wirklich immer aussagekräftig, also ich schaue da zwei, drei Internetseiten immer an und mache das meistens schon länger im Vorhinein, schaue aber dann zeitnahe auch noch nach. Und wenn ich dann sehe, okay, das passt alles mit meiner Planung und ich habe jetzt einen guten Tag, dann tue ich was. Also ich tue nichts bei Schlechtwetter. Da warte ich lieber. Es ist dann auch besser, wenn man die Bienen nur aufmacht, wenn man weiß, dass die nächsten Tage auch gut sein werden. Das heißt, ich habe mir jetzt angeschaut, den Sonntag, den Montag, und da passt es von den Temperaturen her. Wir machen nämlich gerade auch die Beschriftungen. Ich mache da jetzt keine einzelnen Stockkarten, sondern ich mache so Bestandstockkarten und versuche dann auch die Stände gleichmäßig zu betreuen, also wirklich schauen. Das ist auf dem Stand natürlich ein bisschen wie im Bilderbuch, da sind es fast alle gleich stark, da muss ich nichts ausgleichen, nichts machen. Das ist da wirklich nur Kontrolle. Und wo ist der Unterschied Bestandskarten und Stockkarten? Also, dass du naja, wenn jetzt der Erwerbsimker jedes einzelne Volk aufschreiben würde, dann würde er nur schreiben und keine Bienen betreuen. Sie ist mir gegangen. Ja, mir ist am Anfang auch so gegangen. Und es ist dann, ich bin ja biozertifiziert und die Kontrolleurin will natürlich diese Stockkarten sehen. Und da habe ich mir früher immer gedacht, jetzt muss ich für jedes Volk jede einzelne Brutwabe aufschreiben, das geht sich nie aus. Und jetzt ist es aber so, dass ich die Eingriffe quasi notiere. Also 10 Völker haben jetzt eine Revision, 10 Völker bekommen nächste Woche eine Zage drauf, 10 und so. Genau. Aram, Hintergrund, wir haben dich jetzt am Bienenstand gehört, das war gestern, wir sitzen jetzt am Vormittag, am nächsten Tag, heute ist der 15. April, Sonntag, alles läuft, alles flaniert im Wiener Prater, wir sitzen am Bankerl. Hintergrund zu dir. Ja, der Hintergrund zu mir ist fast so grün wie die Blätter da. Ich habe versucht, irgendwie was Besonderes zu machen, es sollte ein bisschen was anderes sein, als so die Imker-Orthodoxie vorgelebt hat. Und als ich angefangen habe, das ist noch gar nicht so lange her, da war es eigentlich so, also ich bin zum ersten Mal in den Verein gekommen nach Floridsdorf und war erstmal abgeschreckt. Also da Floridsdorf, der 21. Bezirk in Wien, über genau. Der Donau, ein wilder, großer, weiter Bezirk. Ein wilder, großer, weiter Bezirk, der mich ursprünglich eigentlich nur zum Garteln angezogen hat. Und Bienen wollte ich am Anfang am Balkon haben. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass da irgendwie ein Nebenerwerb oder ein Erwerb draus werden könnte. Da bin ich irgendwie reingerutscht. Vordergrund, was war vorher? Was war vorher? In deinem Leben? Ich habe eine Kindheit im Grünen verbracht. Die Eltern waren immer so klassisch das Wochenende am Land. Da haben wir im Burgenland ein Ferienhaus und da war ich ganz viel draußen und habe irgendwie diesen Naturbezug nie vergessen. War nur in der Stadt lange irgendwie im Hintergrund und irgendwann ist das dann wieder ausgebrochen. Mama Wienerin, Vater armenischer Perser oder persischer Armenier? Das ist jetzt schwer zu beantworten. Persischer Armenier, würde ich sagen. Also von der Identität her, glaube ich, fühlt er sich armenisch, ist im Iran aufgewachsen, mittlerweile länger in Österreich, als er jemals dort war. Also mittlerweile ein Perserflickenteppich in Österreich. Aber ich bin in Wien aufgewachsen und habe eigentlich da nicht so viel Bezug. Ich kann auch die Sprache leider nicht. Mir ist nur der Name geblieben sozusagen. Und ein Faible für gutes, ausgefallenes Essen. Ah ja. Und so halt auch beim Honig. Also Wir haben jetzt letztes Jahr experimentiert Honig mit Lavendel. Es wird wahrscheinlich irgendwann einen Honig mit Rosenblüten geben. Und das ist irgendwie vielleicht das, was so mein kleines Imkereiprojekt auszeichnet, dass ich schauen möchte, ein paar andere Wege zu gehen. Also ich habe angefangen nur auf Naturschutzflächen. Das war mir irgendwie wichtig, dass ich wirklich diesen Bio-Gedanken, der mir selber wichtig ist, ich sage immer dazu, ich will meinen eigenen Honig essen können, dass ich das irgendwie auch glaubhaft argumentieren kann, weitervermitteln kann. Ja, und beim Honig ähnlich, man kann konventionellen Honig im Kiloglas kaufen, im Imkerbundglas. Ich habe irgendwie fast das Gefühl, dass für die Imker ist das einfach heutzutage nicht mehr spannend. Also das Imkerbundglas finde ich im Supermarkt, das ist nicht mehr das, was es mal war, diese sozusagen Gruppenidentität, die da ursprünglich versucht wurde, die ist eigentlich heute, also ich habe das Gefühl, dass das jetzt bei den Kunden nicht besonders jetzt für Qualität oder so spricht. Was man, glaube ich, heutzutage braucht, ist einfach ein bisschen einen eigenen Standpunkt, ein bisschen was Besonderes ist, und dann, glaube ich, kann so ein kleines Imkerprojekt ganz gut klappen. Wann ist denn, ja, und warum ist denn eigentlich Bio in dein Leben getreten? Wie kommt man drauf? Also ich kann es von mir sagen, wir haben in den 70er Jahren, haben meine Eltern angefangen zu Hause in Oberösterreich biologisch zu essen, wegen diesen schleichenden Giften. Also Atomkraft war da, Zwentendorf wurde gebaut, mein Vater hat dagegen demonstriert. Und Vollkorn hat Einzug gehalten und mir war das zugegeben zuwider. Ich habe das weiße Semmel viel lieber gegessen und bin am Freitag zur Würstelbude, um da auf meine Proteine zu kommen irgendwie. Also mir war das eigentlich Bio immer massiv zuwider. Ja, ich bin wahrscheinlich auch ein Kind dieser Vollkornzeit. Meine Mama war so auf selber Garteln, die hat dann irgendwie in den 80ern in meiner frühen Kindheit biologisch gegartelt. Ich bin eigentlich mit Bio-Gemüse aufgewachsen. Es gab damals auch noch Braunglasflaschen, die Milch in Braunglasflaschen. Und es ist eigentlich abstrus, dass wir uns jetzt 20, 30 Jahre später eigentlich in eine Zeit bewegt haben, wo Mülltrennung irgendwie wieder obsolet wird, die Braunglasflaschen sind vom Markt verschwunden und Bio ist im Endeffekt ein Marketing-Gag geworden. Und irgendwo, wenn ich dann lese im Supermarkt, einer verkauft den Backhonig mit Nüssen aufgepeppt und einem tollen Etikett um 8, 9 Euro, dann rennt da irgendwas falsch. Dann ist vielleicht der Schwerpunkt zu sehr auf dem Marketing und weniger auf dem Inhalt. Und ich glaube, es kommt bei Produkten einfach wirklich auf das Intrinsische an, was da drinnen steckt im Produkt. Und ich müsste es jetzt nicht unbedingt Bio bezeichnen, aber ich möchte einfach da irgendwie auch diesen Bio-Prozess ein bisschen antreiben und vielleicht auch eher vernetzt sein mit Leuten, die ähnlich denken wie ich. Das habe ich schon jetzt öfters kennengelernt, dieses Bio auf gedanklich heißt nämlich, dass das Netzwerk gepflegt wird, Informationsweitergabe, Austausch, auch da gibt es einen Bio-Gütesiegel. Ja, also nichts für sich behalten. Naja, mein persönliches Bio-Gütesiegel ist ganz einfach, dass ich zusammenarbeite mit einem Biobauern, dem Oliver Kamenek. Die haben den ersten Vollbauernhof in Wien wieder eröffnet. Das rennt jetzt ein paar Jahre. Da ist ein Netzwerk an Leuten dran. Was heißt Vollbauernhof? Karotten? Bauernhof, wo die Bauersleute davon leben. Mhm. Und das war in Wien lange Zeit nicht so. Es gab verschiedene Gärtnereien und so. Und das ist ein klassischer Bauernhof mit Schweineln, mit Gemüse, mit Getreide, mit allen möglichen Dingen und die Kamenex machen das wirklich beherzt und mit viel Hilfe. Also was vielleicht heutzutage anders ist, sind eben diese Netzwerke. Es gibt dort freiwillige Hilfskräfte. Ich bin auch so eine freiwillige Hilfskraft und im Austausch entsteht was. Wo hast du den Oliver kennengelernt? Naja, der Oliver ist sozusagen ja, ein auf dem Weg aufgetaucht, als ich nach einem verrückten Mensch gesucht habe, der irgendwo eine Fläche hat, eine Naturschutzfläche, die er mir zur Verfügung stellen würde für Bienen. Warum verrückt? Naja, weil die Kamenex oder der Oliver Kamenex nichts dafür bekommt, diese Fläche zu pflegen. Also er hat eigentlich, außer dass er sozusagen eine Kindheitserinnerung da sozusagen pflegt und beschützt in Stammersdorf, hat er eigentlich nicht wirklich viel davon. Und so einen, ich meine, warum hast du nach jemandem Verrückten gesucht? Das war eigentlich meine Frage. Warum habe ich nach jemandem Verrückten gesucht? Weil es schwierig ist zu argumentieren, ich will jetzt aus der Stadtwohnung heraus Erwerbsimker werden. Da werden da die alten Imker sagen, das kannst du vergessen, das wird nicht funktionieren. Und ich sage mal, die Jungen sind oft eher so, also im Hobbybereich oder dass man sagt, ein kleines, feines Projektchen, da noch 3 Glas Honig irgendwie neben dem Job in der Stadt produzieren. Und ich habe ja im Prinzip genauso angefangen. Also ich wollte das auch eigentlich nur im Kleinen machen und habe dann schnell gemerkt, da draußen am Stadtrand, da gibt es Möglichkeiten. Jetzt muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Was ist eigentlich deine erste Berufsausbildung oder was wäre so dein erster Bildungsweg? Ich wollte ursprünglich was Geisteswissenschaftliches machen. Ich war lange an der Uni, habe da verschiedene Sachen studiert, habe ein individuelles Diplomstudium abgeschlossen, habe mich mit Entwicklungsfragen beschäftigt und bin über diese Schiene dann wahrscheinlich irgendwann auf die Frage gekommen, und wie entwickle ich mein eigenes Leben, was ist mir wichtig? Und da bin ich zunehmend drauf gekommen, ich brauche Sonne, ich brauche was Gutes zum Essen, es soll irgendwie grün um mich herum sein. Und als ich dann entdeckt habe, dass es Leute gibt, die auch irgendwie dieses Bedürfnis haben, hat sich da irgendwie was Schönes ergeben. Und das ist am Wachsen und irgendwie im Moment für alle positiv. Aber dann eben sozusagen jetzt am Stadtrand nicht nur hobbymäßig das Machen zu einem Beruf dazu kombinieren, sondern mit dieser Sache zu starten. Und du hast ja in den letzten 3-4 Jahren einen steilen Lern- und Erfahrungsweg eingeschlagen. Das ist ja dann schon, da braucht man schon einen guten Schub, dass man das macht. War das aus Not oder aus Freude? Aus Not oder aus Freude? Also ich glaube, wenn die Freude nicht da ist, dann macht man wahrscheinlich gar nichts im Leben. Also man braucht irgendwie ein bisschen eine Freude. Die Not, es war da sicher irgendwie auch eine Not, aber eher so dieses extreme Bedürfnis nach Grün, nach draußen, nach Sonne, nicht in der schnöden Stadtwohnung quasi das ganze Leben verbringen. Vielleicht war das die Not. Aber dass ich jetzt, es war vielleicht auch ein bisschen eine Idee des schnellen Geldverdienens, was natürlich in der Imkerei ein bisschen illusionär ist. Das ist wie alles in der Landwirtschaft etwas, das wachsen muss, das einfach seine Zeit braucht, bis es Früchte abwirft. Und das habe ich mir am Anfang wahrscheinlich einfacher vorgestellt. Ich habe mir gedacht, also ganz am Anfang, ich stelle mir 3 Bienenstöcke auf den Balkon der Stadtwohnung und dann brauche ich da quasi nur den Honig rausnehmen und den Honig, den verkaufe ich an die Nachbarn und habe ein angenehmes Nebeneinkommen, lerne gleichzeitig meine Nachbarn besser kennen und alles ist gut. Aber du hast ja dann auch die Facharbeiterausbildung gemacht. Genau, ich habe dann schnell bemerkt, wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb führen möchtest, das war dann die spätere Idee, dann brauchst du einfach ein Fachwissen. Du kannst nicht, also du kannst schon, aber wahrscheinlich unerfolgreich mit YouTube oder so. Also ich habe sehr schnell gemerkt, ich muss da wirklich tiefer in die Materie vordringen. Ich muss mir wirklich Wissen aneignen, schauen, wo komme ich weiter, wo ist jetzt da auch die Zukunft der Imkerei. Man muss da wirklich in der Landwirtschaft heutzutage, glaube ich, am Drücker bleiben, weil sich das Land eigentlich genauso dynamisch ändert wie die städtischen Räume. Das ist vielleicht vielen nicht bewusst, aber da ist auch eine Industrie dahinter, egal ob es jetzt die Neonicotinoide sind, die uns Imkern ein Dorn im Auge sind oder ja, positiv. Oder die Neophyten, wo die Imker mit ihrer Liebe zur Robinie den anderen ein Dorn im Auge sind, wie ich vor kurzem gelernt habe. Das wäre auch ein Thema und ist vielleicht ein guter Übergang auch, um kurz irgendwie politisch zu sein. Also die Neophyten sind natürlich umstritten. Die Frage ist halt, kann man in einer globalisierten Welt wirklich so krass da sozusagen eine regionale Rassenreinheit propagieren? Würde man das machen im Weinviertel, im oberen Weinviertel, dann gäbe es dort wahrscheinlich bald keine Imker mehr, weil die leben alle von der Akazie. Kontextabhängig haben wir gelernt, ich glaube in der vorletzten Ausgabe der Bienengespräche beim Franz Essel, dem Botaniker, man kann es pauschal nicht sagen, ob es gut ist oder schlecht, aber sehr wohl, wenn jetzt irgendwo eine Magerwiese ist, die unter Naturschutz steht, hätte man ganz gerne die Robinie als invasive Art, die andere verdrängt, draußen. Woanders ist es wurscht. Und das wäre sinnlos, da irgendwas dagegen zu unternehmen, weil es A, nichts bringt und zweitens eh unmöglich ist. Ja, also das passt eh genau zu meinem Projekt im Endeffekt. Ich habe angefangen auf so einer Naturschutzfläche. Das ist so eine Magerwiese, die ist auch sehr gut dokumentiert. Also da haben Biologen dran geforscht. Das ist eigentlich, ja, sicher seit einer längeren Zeit ein Thema, gerade diese Flächen rund um den Biesenberg, sehr, sehr hohe Wildbienendichte, und da war es auch die Frage, das Freihalten der Fläche dort. Und da ist es so, es gibt ein Konzept, wie diese Flächen freigehalten werden. Zum Teil macht das der Oliver Kamenek mit sogenannten Woofern oder den Space Labs, zuerst zu den Woofern. Die Woofer sind freiwillige Hilfskräfte in der Landwirtschaft, die um den ganzen Planeten zirkulieren. Das ist auch ein ganz interessantes Netzwerk. Die helfen immer wieder mit dort am Bauernhof. Und die Space Labs, das ist ein Sozialprojekt, wo, sage ich mal, Jugendliche, die ein bisschen eine intensivere Betreuung brauchen, die vielleicht aus problematischen Verhältnissen kommen, die Möglichkeit haben, einfach in der Natur was zu machen. Und gemeinsam durchforstet man das so ein bisschen, schneidet Gehölze aus, und den Rest machen die Mähziegen der Stadt Wien. Also man sieht auch da wieder, wie so eines in das andere greift. Und das war für mich ganz spannend, das einfach zu sehen, dass Landwirtschaft nicht nur sein muss, der Großbauer fährt aus mit einem Riesentraktor, ist den ganzen Tag alleine, kommt nach Hause und das war's. Also das ist irgendwie, also man kann es anders machen, die Kamenecks machen es anders, und ich versuche es mit dem Bienenprojekt auch so. Also wir helfen uns da gegenseitig. Jetzt machen wir zum Beispiel einen neuen Bienenplatz. Da hilft mir wieder der Oliver. Der hat bei seinem Weingarten wieder eine Fläche freigemacht. So ungefähr greift der eins ins andere, und irgendwie ist es positiv für alle. Ich bin gestern schon erschrocken, Jan Biesenberg, als ein kleiner Weinbauerntraktor da vorbeigefahren ist, mit hinten einem großen Fass und einem Ventilator, und das hat sehr nach Giftspritze ausgeschaut, aber kann vielleicht auch irgendwie was biologisches gewesen sein, keine Ahnung. Man weiß es nicht und es ist in Wahrheit, es, ja, es macht in Wahrheit einfach Sorgen, nicht zu wissen, was da passiert. Ich hätte ja fragen können, entschuldigen Sie, was haben Sie da hinten drin? Ja, das wäre auch ein klassisches Imkermanöver, dass man hingeht und sagt, hallo, es ist gerade Trachtflug, was bringen Sie da aus? Und das macht auch, also der Stefan Mandl, wenn der einen sieht zum Beispiel, der fährt da hin mit dem Auto und fängt sofort mit dem ein Gespräch an und viele Bauern wissen gar nicht, was sie da ausbringen. Und es ist Gott sei Dank in meiner Gegend, also wo ich stehe, erstens im Nahbereich der Bienen habe ich die Naturschutzflächen, das heißt, da kommt mir kein Spritzmittel hin. Aber man kann natürlich nicht garantieren, wo die Bienen überall hinfliegen. Und jetzt ist es mir natürlich wichtig, dass ich möglichst mit Biobauern und mit solchen Leuten zusammenarbeite. Und beispielsweise auf den Schanzen, wo ich angefangen habe mit den Bienen, war es so, dass ich mit dem Oliver besprochen habe, okay, was ist möglich, was kannst du auspflanzen, kannst du mir eine Gründüngung setzen und so weiter. Wir haben versucht, Trachtverbesserung, dies, jenes. Und aus imkerlicher Sicht kann ich wahrscheinlich nicht mehr tun, aber ich kann natürlich das Netzwerk stärken. Das heißt, ich kann schauen, dass ich mich sozusagen auf die Seite schlage, die für mich und für alle auf dem Planeten positiv ist. Und ich kann aber auch schauen, dass ich nicht die Landwirte diskriminiere oder so, sondern versuche da irgendwie einen Mittelweg zu finden. Zu sagen, okay, wenn es spritzt, könntest du das bitte machen, zeitig in der Früh oder spät am Abend, irgendwie so, dass die Bienen nicht unbedingt mitten ins Spritzmittel fliegen. Das verstehen die Landwirte auch. Also das kann man auch logisch argumentieren. Und wenn man dann vielleicht noch argumentiert, für euren Ertrag wäre es besser, wenn die Bienen nicht hin wären, dann verstehen sie es sehr gut. Also rechnerisch, es gibt das Bestäubungshandbuch vom Stefan Mandl, ist alles ein alter Hut, da können wir nachlesen. Also Stefan Mandl ist der Präsident der österreichischen Erwerbsimker und war Gast in den vorletzten Bienengesprächen, gemeinsam mit seiner Tochter Maya. Und was ich dazu noch sagen möchte, ist eben, dass mir so vorkommt, und du hast ein bisschen dieses Imkerbundglas eingebracht, dass ich schon mittlerweile den Eindruck bekomme, dass einerseits Bio das neue Imkerbundglas ist. Also es hat sich schon etabliert und spätestens seit auch die Supermarktketten Hofer und so weiter alle ihre Bioschiene haben. Aber ich habe auch den Anthropologen Khaled Hakami getroffen, der im Regenwald in Thailand an nomadisierenden Völkern forscht, was heißt an, mit, er ist mittendrin, und er sagt sehr pessimistisch, die große Menge ist nicht bio und das Ganze ist evolutionär so, dass das einfach schon alles sehr stark den Bach runtergeht, weil die Masse und Menge das genau nicht macht. Und er hat sehr pessimistisch eigentlich jedem am Tisch gesagt, das ist nicht, was du machst, wenn du Bio einkaufst, aber es ist global sowas von Brunzwurst. Naja, da muss ich immer darauf verweisen, dass man da in Österreich irgendwie noch auf einer Insel der Seligen leben und das Glück haben, dass in dem Land Bio sehr, sehr stark ist. Also auch die Stadt Wien forciert das massiv. Man kann sich als Landwirt da Förderungen holen, wenn man Biobetrieb wird oder umsteigt. Und ich glaube, Bio ist ein bisschen das auch, was dem Kunden so eine gewisse Lebensmittelsicherheit garantiert. Ich glaube, deshalb springen die Supermarktketten auf. Ich glaube aber nicht, dass der Gedanke im Allgemeinen ein reines Marketing-Phänomen ist. Der hat durchaus seine Berechtigung, weil wenn du sagst, Aubesetzung, Zwentendorf, 70er Jahre, grüne Bewegung, die Menschen haben damals schon bemerkt, dass wir da irgendwie eine Schieflage haben. Und wenn ich heute lese, Krefelder Ergebnisse, 80% Insektenrückgang auf deutschen Naturschutzflächen, muss man bitte dazu sagen, dann frage ich mich echt, wohin bewegen wir uns? Und dann kann nicht das Ziel sein, so weiter zu tun. Also wahrscheinlich müsste man, ja, also ich kann jetzt gar nicht alle Stichworte aufzählen, aber ich sage mal kleinteilige Landwirtschaft, wieder schauen, dass man die Blühstreifen zurückbringt, zumindest Randstreifen bei den Feldern. Da passiert keinem Bauern was, wenn er ein bisschen eine Kornblume dort stehen hat. Aber die Insekten profitieren davon. Also ich war mit den Kindern in Schottland und wir sind angekommen am Bahnhof und haben etwas zu essen gesucht, weil das muss man als erstes machen, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dass die den Bauch voll haben, damit sie nicht unterzuckert, in die Unterzuckerung kommen und dann quengeln und lästig sind. Das heißt, wir sind da in dieses Bahnhofsgeschäft gegangen und da gab es Früchte, Bio und das hat 9 Pfund gekostet und ich habe es locker bezahlt, war alles möglich. Das ist dann schon, wenn man weniger Geld hat, billiger, wenn ich um 99 Pence mir ein Sackel Chips kaufe. Und dieses Essen mit Bio und Umsicht, alles super, nur ich denke mal, 2/3 der Menschen sind wirklich einerseits in der misslichen Lage, das billigste Essen kaufen zu müssen und andererseits im Zwang, es zu tun, weil halt einfach die Wertvorstellungen oder ich bin angekommen, heißt ein großes Auto zu haben, das ist das Ziel, aber nicht zu schauen, was ein gutes Essen ist. Also die einen können es nicht, die anderen wollen es noch nicht. Und das eine Drittel, ja, ist eh super. Ich sehe es nicht ganz so. Ich weiß nicht, ob das jetzt passend ist. Es hat einmal ein wütender Gewerkschafter zu mir gesagt, das ist die Euthanasie auf Ebene des Konsums. Die einen sozusagen können sich's nicht leisten und werden krank, die anderen leisten sich's und bleiben gesund. Ich glaube nicht, dass es nur eine Frage des Geldes ist. Ja, Bio-Lebensmittel sind teurer. Andererseits sind die Menschen mittlerweile auch bereit, auf andere Dinge wieder zu verzichten. Also klar, wenn ich jetzt einmal im Jahr meinen Urlaub mit Flug haben möchte, wenn ich jetzt mein großes, dickes Auto fahren möchte, wenn ich jetzt alle möglichen Dinge konsumieren möchte, dann geht sich das natürlich nicht aus. Und, ja, wenn ich nur das Mittagessen haben möchte und das ist bei McDonald's ein Menü halt einfach 7 €, da ist alles drin, was der Mensch braucht, sag ich jetzt einmal, und ich habe den Bauch voll und habe mein Überleben für diesen Tag jetzt nahrungstechnisch geschafft. Und da denke ich mir, individuell werde ich da nicht viel machen können. Aber ob McDonald's dann sagt, ja, wir haben halt dann das Fleisch, das wir da reinstecken, aus guten Quellen, das wäre halt das Interessante wahrscheinlich. Aber dann gibt es halt nicht mehr 7 €. Dann gibt es das nicht mehr zu dem Preis, erstens. Und die andere Geschichte ist, ich glaube, was ganz wichtig ist, das ist jetzt auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist ein Zitat vom Albert Schittenhelm, unserem Wiener Landespräsidenten. Der und sagt, unserem wunderbaren Lehrer. Ja? Der übrigens die Imkerschule auch auf Bio jetzt umgestellt hat. Das also super seiner, ist, als nämlich Standard. Ja? Das ist jetzt der Standard dort und ich glaube, der hat da was angeschlagen, was ganz wichtig ist. Aber zurück zum Zitat. Der hat das Zitat gebracht, ich muss unterscheiden zwischen einem Nahrungsmittel und einem Lebensmittel. Ja, ich kann ein Toastbrot essen, das ist dann ein Nahrungsmittel, da habe ich drinnen meine Kalorien. Aber zum Leben braucht der Mensch mehr, da braucht er ein Lebensmittel, wo meine Vitamine, meine Vitalstoffe drin sind, wo vielleicht nicht das Gift drinnen ist und so weiter. Und da kann man sich eben fragen, geht es jetzt rein ums Überleben oder geht es jetzt um ein gutes Leben? Und das ist, ja, es ist eine politische Frage und die Preisfrage zum Beispiel löst der Oliver Kamenek so, er sagt, er kann Gemüse kaum kostendeckend produzieren, aber er möchte dem Verbraucher trotzdem Biogemüse anbieten. Jetzt gibt es Leute, die trinken gern einen Wein. Wein ist nicht notwendig zum Überleben. Folglich subventioniert der Wein das Biogemüse. Und das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt ordentliche Flaschen Wein, weil es ist heute Sonntag und die leiste ich mir die 10 Euro, dann finanziert er gleichzeitig das Biogemüse und der Mensch, der jetzt dorthin geht und am Paradeiser kauft zu einem Preis, wie er ihn im Supermarkt kriegt, der kriegt dann ein erstklassiges Lebensmittel zu einem leistbaren Preis. Und bei mir ist es beim Honig ähnlich. Ich habe ein, zwei Premium-Produkte, wo ich sage, da steckt wirklich massiv mehr Arbeit drinnen und die sind eher jetzt, keine Ahnung, ausgefallen. Aber beim Blütenhonig versuche ich jetzt trotzdem irgendwie da noch im leistbaren Bereich zu bleiben. Ich würde es lieber sozial staffeln, also ich persönlich. Ich hätte gern einfach einen Familienhonigpreis, wo zwei kleine Kinder da sind und genug zu zahlen ist. Oder ich hätte gerne einen Preis für Menschen, die gut sich das leisten können, die auch die Flasche Wein zahlen können und wollen, der dann einfach auch wirklich doppelt so hoch ist, weil es geht. Also ich würde lieber sozial staffeln. Weil es geht. Na, ich weiß nicht, ob weil es geht ein super Argument ist. Was der Markt hergibt. Also ich meine, das ist jetzt, da kombiniere ich was. Also weil es geht, was der Markt hergibt, das klingt so brutal, möchte ich hier nicht einführen. Aber praktisch, weil es geht, ich kann Ihnen schlüssig machen, dass Sie mit Ihren höheren Ausgaben für meinen Honig das subventionieren, was die Menschen, die sich's noch nicht leisten können, weil sie dort noch nicht angekommen sind, wo die schon sind. Ich denke, weil es geht, das kann man doch auch den Kunden glaubhaft machen. Also neue Marke, nicht ja natürlich, ja, sondern weil es geht. Das wäre eine Art Sozialtransfer. Wir würden aber die Strukturen nicht ändern. Und das ist die Frage, ob man, ja, vielleicht ist das jetzt als kurzfristige Lösung Sozialtransfer gut. Aber welche Strukturen? Also ich meine, ich würde schon praktisch gute Qualität, ja, Honig in bester Qualität, Bio und eben dann 17 Euro versus 12 Euro. Wenn Kinder herumspringen, kriegt er um 12 und sonst um 17. Ach so, so ein bisschen, das mache ich eh schon. Also ich habe jetzt beispielsweise eine Foodcoop, die bei mir einkauft, die kriegt natürlich einen günstigeren Preis, weil ich weiß, also erstens kenne ich diese Leute alle, ich weiß, dass das Lebensmittel zirkuliert dann regional, das heißt, die sind aus dem Bezirk und die zahlen dann, ja, die zahlen dann ein Fünftel weniger, aber ich kann dann trotzdem nicht unter meine Produktionskosten gehen. Und ich bin nicht so aufgestellt wie die Caminex, dass ich jetzt, keine Ahnung, eine große Palette Produkte habe und dann einige unterm Preis verkaufe. Ich muss halt bei 3-4 Honigsorten schauen, dass ich irgendwie alles dabei habe und wirklich sozusagen dann nicht mit einem Minus beim Honigverkauf aussteige. Aber wir haben da jetzt schon die dritte Art von Transfer, also einerseits vom Wein, vom Lebensmittel zum Nahrungsmittel, also zum Honig. Dann haben wir das Soziale, also vom Banker ohne Kinder zum, Gott, das ist jetzt plakativ, von dem, der es leisten kann, zu denen, wo die Kinder sind. Und du sagst dann, von denen, die bewusst mit den Ressourcen dieser Welt umgeht, Food-Kooperative, da ist es dann wurscht, ob der schon Geld hat oder nicht, hin zu denen, die einfach, denen die eh alles am wurscht ist. Naja, die Food-Coops sind, glaube ich, ursprünglich aus dem Gedanken heraus entstanden, dass jetzt Leute eine Einkaufsgenossenschaft bilden und dadurch erstens dem Verkäufer eine gute Abnahme garantieren, weil es einfach mehrere Leute sind, die dann sozusagen gebündelt einkaufen. Auf der anderen Ebene war da ursprünglich auch die Idee, günstig an Nahrungsmitteln ranzukommen. Und ich glaube, es ist eine Ausrede zu sagen, Bio-Lebensmittel müssen immer teuer sein und deswegen kann ich es mir nicht leisten. Mhm. Man muss halt dann vielleicht ein bisschen mehr Lebenszeit hineinstecken, ein bisschen mehr Arbeitszeit, Mitglied werden in so einer Food-Coop, ein bisschen auch mitarbeiten dort und dann lässt sich Bio auch so finanzieren, und zwar ausschließlich Bio. Also da gibt es Leute in der Food Coop, Die versorgen sich mit ihren Bio-Lebensmitteln ausschließlich über diese eine Quelle. Also ich habe so das Bio-Kistl von Adama, das kommt einmal pro Woche, kostet für eine 4-Personen-Familie 30 Euro ungefähr, steht vor der Tür verlässlich und sind halt dann im Monat 4x 30, 120 Euro. Netflix haben wir abonniert, kostet ungefähr, glaube ich, 15 Euro pro Monat. Spotify kostet auch 15 pro Monat. Dann habe ich ein drittes noch, die Adobe Creative Suite, die kostet auch 15 pro Monat. Und ich komme mit diesen Abonnements für digitale Güter eigentlich, glaube ich, also Serverkosten, jetzt für die Bienengespräche zum Beispiel, kommen 20 Euro pro Monat. Da komme ich dann langsam hin, was mir dann eigentlich das Bio-Kistel auch kostet. Und ich finde das... Und was, von was lebst du jetzt besser? Vom Netflix oder vom Bio-Kistel? Na, ich möchte eben das jetzt gleichstellen. Also es ist das Diametrale. Nein, wie heißt das? Digitale. Gegenteil. Ja, auch für unser Leben eigentlich bedeutend. Natürlich würde ich das sofort einstellen, wenn es eng wird. Allerdings... Das, auch das ist Leben, also auch das ist Produktion und das gehört halt einfach zum Haushalt dazu wie der Strom und die Wärme. Aber das Essen natürlich... Da können wir drüber streiten. Ich habe beispielsweise keinen Fernseher und ich bin auch nicht in diese, also ich bin da noch nicht so weit vorgedrungen, dass ich da jetzt irgendwie Netflix oder so abonniert hätte. Großartig. Wir haben jetzt gerade eine japanische Serie angeschaut. Da geht es darum, Japan kennenzulernen, aber eigentlich ist es für Japaner gemacht. Und da gibt es 2 Stunden lang über Frühlingsgemüse und Frühlingslebensmittel, derartig genial gefilmt, dargestellt. Und man lernt unfassbar viel, was sie alles essen, wie sie es essen, wie kocht es der Bauer. Ich bin jetzt böse und sag: Ich schaue mir das nicht an, ich esse es lieber. Aber das ist so gut gemacht, also dass man so viel Einsicht hat in diese Lebensmittel dann, dass man dann, finde ich, als Resultat sehr achtsam damit umgeht, weil man einfach merkt. Dass man dann was drüber weiß, ja. Und dieses Wissen drüber, das habe ich auch kennengelernt in China, als wir an einer Bio-Tee-Farm mitgearbeitet haben. Da war eine Media Crew da, die fürs Internet, für eine Fernsehstation im Netz gefilmt haben, die Entstehung des Grüntees, aber über 2 Tage, des Jasmintees, aber über 2 Tage hinweg haben die jeden Schritt begleitet. Das waren junge Leute, die waren interessiert, die haben das super aufbereitet. Das ist auch spannend, aber da haben wir genau, also da haben wir genau das, was für mich so der Knackpunkt ist. Die eine Schiene ist quasi, ich schaue mir das an im Fernsehen und habe medial meine Informationswelt. Ich komme aber nie mit dem in Berührung. Das andere, also das zweite Beispiel, was du jetzt gebracht hast, ist wirklich selber dort vor Ort sein. Und ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit für Menschen, also vor allem, wenn einer mehr Zeit hat, jung ist, vielleicht ein Student ist, zu rufen, weil dann bin ich direkt dort vor Ort und kann mit meiner Arbeitskraft Kost und Logis erwirtschaften. Also ich helfe sozusagen der Welt ein bisschen mehr biologischer zu werden oder dem Betrieb weiter wirtschaften zu können, und umgekehrt sehe ich was davon und habe Teil daran. Und das ist vielleicht, glaube ich, auch der Grund, warum ich mit den Bienen angefangen habe. Ich wollte wirklich in Berührung mit dieser Welt sein. Ich wollte in Berührung sein mit Kunden. Ich wollte in Berührung sein mit der ganzen Lebendigkeit, die das Thema umgibt, mit der Landwirtschaft, mit dem biologischen Essen. Es hat mir nicht gereicht, mir das nur im Fernsehen anzuschauen. Also meine Realität ist nicht televised, hat auch mal jemand gesagt. Also ich glaube, vielleicht ist das so ein zentraler Punkt für die Zukunft, dass die Menschen wieder mehr Berührung brauchen. Mhm. Nämlich nicht nur im empathischen Sinn untereinander, dass wir alle, keine Ahnung, solidarischer werden oder Gruppenkuscheln ist vielleicht auch ein Thema, die Vereinsamung. Aber es geht da eigentlich darum, die Dinge in die Dinge einzudringen, die Dinge auch im Tieferen zu erfassen und nicht nur drüber hinweg zu fliegen medial. Und beim Essen ist es so, das ist der Oliver zum Beispiel, der pfeift relativ auf Marketing, der weiß, dass sein Wein gut ist. Und jeder, der den trinkt, der sagt, irgendwie ist an dem Wein was anderes, da ist irgendwie, der schmeckt so gut und so weiter. Und da spricht die intrinsische Qualität für das Ding. Na, er hat dich, der den Wein anpreist. Naja, ich meine, ich war nie ein Weintrinker. Ich war auch so medial, Supermarkt gebiased und habe mir gedacht, Weißwein, na, ich weiß nicht. Also da habe ich noch aus meiner Kindheit die schlechten Erfahrungen mit dem grünen Veltliner gesammelt. Jugend. So, ja, Jugend am Land verbracht, eben teilweise Speiben, wenn die Eltern nicht da sind. Und also Weißwein war bei mir nicht hoch im Kurs. Und erst als ich dann bei der Weinlese mitgeholfen habe und in Berührung gekommen bin mit dem Thema, habe ich gemerkt, okay, das ist eine ganze Welt, die sich da auftut. Da gibt es so viel drüber zu wissen, aber noch viel mehr zu kosten. Und ich habe bemerkt, dass ich eigentlich gar nichts über Wein weiß. Und ich vermute, dass ich auch jetzt noch nicht so viel über Wein weiß, auch wenn ich jetzt schon ein paar Jahre ein bisschen mitgelaufen bin und Dinge gesehen habe. Aber ich glaube ganz einfach, für mich war wichtig, wirklich in Berührung zu kommen. Und vielleicht ist das irgendwie, ja. Wir haben dann auch sehr viel grünen Tee getrunken, als wir dann also das China wieder Tee zu Hause waren. In Berührung gekommen. Ja, absolut. Und man kriegt dann erst wirklich mit, welche Vielfalt es da gibt. Und auch der Pu'er-Tee zum Beispiel. Also da gibt es ganze Welten, also an Geschmäckern. Da gibt es welchen, der schmeckt ein bisschen schokoladig. Ein anderer Pu'er-Tee schmeckt so, wie wenn man den Staub unter der Kellerstiege zusammenkehrt und mit Wasser aufbrüht, aber auch irgendwie ganz arg vielseitig. Ja. Naja, ich finde, du sprichst da was Wichtiges an. Also da für mich ist eben diese Teekultur, ich habe mich auch mit japanischer Teekultur beschäftigt, ich habe sogar mal irgendwie einen Kurs gemacht für dieses Teeritual, das war mir dann ein bisschen zu streng, ich habe mir nie gemerkt, wo, wie man die Serviette faltet und jeder Handgriff musste kontrolliert werden, mit einem Bambusstaberl ausgerichtet und so weiter. Aber der Weg des Tees ist ein spiritueller und der Weg der Biene auch. Also das sind beides Bereiche. Also der Tee hat buddhistische Mönche wachgehalten beim Meditieren. Das heißt, der Mensch hat irgendwann beim Durchkosten durch die Natur ist in Berührung gekommen, hat er entdeckt, es gibt eine Pflanze, die tonisiert so ein bisschen, die macht mich wach, aber die ist sonst eigentlich nicht wirklich, also ich vergifte mich da nicht, das kann man eigentlich, das ist ein kleines, wunderschönes Nichts, da gieße ich Wasser drüber und habe einen Auszug und ja, der Tee ist dann jetzt quasi seit tausenden Jahren irgendwie Kulturbegleiter. Und die Biene, die ja ungemein länger auf dem Planeten ist als der Mensch, die ist auch so ähnlich. Der Mensch hat irgendwann probiert, schauen wir mal, da können wir der was stehlen vielleicht, da den süßen Honig. Und hat dann eigentlich erst in letzter Zeit, also vor 200 Jahren, wirklich gelernt, die Biene in Magazinen technische Imkerei zu kultivieren. Die magst du ja nicht so, gell? Das habe ich schon mitgekriegt. Naja, ich nütze das davon, was ich für sinnvoll erachte. Ich glaube aber, wenn man eben mit so einem umfassenden Thema zu tun hat, mit einem Lebewesen, das Millionen Jahre schon auf dem Planeten ist, dann bedarf es ein bisschen mehr als so ein paar starre Regeln. Das tue ich darin, das hänge ich darüber und dann wird schon. Da kann man viel lernen, man kann viel lernen von der Biene und man kann da einer menschlichen Tradition folgen, die größer ist als man selber. Also man kann da wirklich, man kommt da mit der Zeit drauf, wenn man zu Imkern beginnt, dass man etwas tut, was Menschen schon sehr lange tun und es öffnet einem Türen. Man ist dann plötzlich in etwas drinnen, es eilt einem einen Ruf voraus, so könnte man sagen. Der Imker hat einen speziellen Ruf und jeder, der das macht, der kann spüren, wie dieser spezielle Ruf ist. Bei anderen Menschen, oder? Bei anderen Menschen, genau. Man ist dann irgendwie, der Imker ist irgendwie sozial meistens. Er macht etwas, das irgendwie mit Natur zu tun hat. Das ist für viele Leute einfach auch spannend. Die Leute können sich heute sehr wenig vorstellen. Also sie können sich es auf Netflix anschauen, aber sie sind nicht in Berührung gekommen damit. Und dann steht ein Mensch vor ihnen, der das macht, und dann kommen natürlich alle möglichen Fragen auf. So ein bisschen wie der Pfarrer mit seinem Kragen, sieht man es ein wenig. Naja, der Bruder Adam, eine Imkerlegende, wäre ja so ein Beispiel. Eine Kombination aus beiden. Eine Kombination aus beiden, die wahrscheinlich nicht unzufällig entstanden ist. Also die Imkereien in Klöstern, da gab es einen Zusammenhang. Aber für mich, also das Religiöse zum Beispiel möchte ich da ganz raushalten. Also ich bin selber kein sehr religiöser Mensch, aber ich glaube trotzdem, dass da so irgendwie, es gibt etwas, was die Welt zusammenhält, nennen wir es Ökosystem, und da kann ich an gewissen Stellen des Ökosystems Dinge tun und an anderen Stellen passieren andere Dinge. Nennen wir es Achtsamkeit, und das gibt es ja in jeder Welt oder in jeder Religion oder in jeder Geisteshaltung als Schlüsselkonzept, und das findet man sicher im Katholischen genauso wie im Buddhistischen und mit dem Umgang mit Bienen erst recht. Oder bei ernsthaften Verfechtern der Bio-Ideologie. Da geht es auch um Achtsamkeit, wirklich zu schauen, was passiert da jetzt in meinem Bienenstock, und bienengemäß zu arbeiten. Und ich glaube, dass diese Achtsamkeit vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und ich möchte immer mit einbeziehen, auch imkergemäß oder restaurantbesitzergemäß, also menschengemäß, weil die Leute, die sich auspowern und dann einfach im Eck hängen gesundheitlich, weil sie zu Tode gearbeitet haben, weil die Strukturen so grässlich sind. Und ich habe einmal Restaurantleute gesehen, die Getränke einkaufen im Markt, die eben nicht gut ausschauen. Die Leute, die da drin sind. Das ist ein nicht wesensgemäßes Restaurant führen. Ja, das war vielleicht eher ein Grund, warum ich mit der ganzen Sache angefangen habe, weil ich gemerkt habe, ich möchte was tun, was sozusagen meiner Natur auch entspricht. Ja. Und da kann ich dir übrigens der chinesischen Teezeremonie raten, weil da geht es nämlich nicht um, ob die Serviette gut liegt oder nicht, sondern du, as you go and explore, hat es immer geheißen, mach, wie du das Gefühl hast. Das heißt, das ist die Kung-Fu-Tee-Zeremonie, das hat wirklich was mit Kung-Fu, glaube ich, zu tun, also vom Namen her, wo man den Tee reingibt und ein bisschen den Deckel rundum und um. Aber es ist so fluide, diese Tee-Zeremonie, dass du jederzeit damit anfangen könntest und völlig frei wärst zu gewichten. Muss ich, glaube ich, mal probieren. Also, kann ich dir mal zeigen, weil das haben wir gelernt. Und wir mussten schon am zweiten Tag dann schon für die Gäste der Teefarm diese Zeremonie durchführen. Und da bin ich natürlich schon sehr erschrocken. Kann ich das? Nein, sie waren begeistert, dass es jemand tut, den sie mögen. Also sie haben es wirklich gemocht. Und dass derjenige für sie Tee macht. Auf diese und das war Teil der Zeremonie. Und das hat mich schon sehr, hat mir gut gefallen. Na, das glaube ich. Das ist wieder etwas, was Menschen miteinander in Verbindung bringt. Vielleicht ist das Menschengemäße, wenn wir jetzt das auch noch anschneiden. Also das Bienengemäße wäre sozusagen die Achtsamkeit gegenüber dem Lebewesen, gegenüber diesem uralten Lebewesen, das schon sehr lange auf dem Planeten ist und sicher weiß sozusagen, was es tut. Also da muss ich technisch eigentlich nicht viel zutun. Also ich kann die Biene nicht in dem Sinne nicht verbessern. Ich kann sie vielleicht jetzt noch ein paar Jahrzehnte weiter züchten, aber auch da kommt man irgendwann an Grenzen. Das wäre jetzt sozusagen ja die bienengemäße Seite, dass man schaut, der Biene alles das sozusagen zu erleichtern, was sie eh schon tut. Menschengemäß wäre vielleicht eben Dinge wieder im Verband zu tun, Dinge, Aufgaben zu teilen, auch das Schöne zu teilen. Also ich teile mit dem Oliver zum Beispiel nach getaner Arbeit einen Spritzer im Weingarten. Und wenn dann die Sonne über dem Biesenberg untergeht, dann geht es uns einfach gut und dann wissen wir haben wieder einen menschengemäßen Tag verbracht. Und das war mir vielleicht wichtig, mein Leben selber wieder ein bisschen menschengemäßer einzurichten, wenn man das so sagen kann. Im Regenwald, hat Khaled Hakami dann erzählt, wird einem dann auch alles abgenommen, wenn man dort ankommt mit Zigaretten. Dem Ersten, den man trifft, der nimmt dann die Zigaretten ab. Aber dem werden es dann wieder abgenommen und er behält sich einen Teil davon, den er dann selber raucht. Und dem Nächsten werden es wieder abgenommen und wieder abgenommen. Das heißt, der Besitz existiert nicht, weil jeder jedem alles abnimmt und weitergibt gleichermaßen. Nee, irgendwie erinnert mich das ein bisschen an unser Geldsystem. Wenn ich in der Stadt mit meinem Bienen-Truck parke, wird man erst einmal ein bisschen Geld abgenommen. Das geht dann weiter vom Park-Sheriff in die Magistratsabteilung. Dem wird es wieder abgenommen, dann wird es dort wieder abgenommen und so weiter. Allerdings im Regenwald wird da alles abgenommen. Und in Wien auch schon passiert. Bei den Parkstrafen, die ich bisher gezahlt habe. Lassen Sie mich durch, ich bin ein Imker, du brauchst eigentlich ein Gelblicht da oben, vielleicht kommst du dann besser durch in der Schwarmverfolgung. Das habe ich noch nicht probiert, aber schauen wir mal, also vielleicht sind drastischere Mittel notwendig. Nein, ich glaube, es sollen ja die Waren und auch das Geld, das soll ja zirkulieren. Es bringt ja nichts, wenn wir auf unseren Gütern sitzen und in unseren Single-Wohnungen sozusagen vergammeln. Mhm. Wir wollen ja irgendwie in Berührung sein mit unserem Umfeld, mit unseren Mitmenschen. Und das Geld ist nur ein Tauschmittel. Ich kann aber auch Arbeitszeit tauschen, ich kann auch Freude teilen. Also das klingt jetzt wieder sehr tendenziös, aber ich meine das so. Also ich bin da selber drauf gekommen. Es gibt Möglichkeiten und es ist wahrscheinlich nicht das Schlimmste, wenn einem die Zigaretten abgenommen werden. Vielleicht raucht man dann ein bisschen später wieder eine gemeinsam. Ja, also hat sie eh ein paar behalten können. Also, aber im Wesentlichen waren sie weg. Im Wesentlichen waren sie weg. Ja, wahrscheinlich ist es das. Im Wesentlichen ist dann auch sehr schnell mein Honig weg. Der ist dann schnell ausverkauft. Dann habe ich zwar wieder ein paar Euros am Bankkonto, aber das ist dann auch im Wesentlichen wieder bald weg. Und ich glaube, solange diese Austauschsysteme halbwegs gerecht funktionieren, ist es für keinen ein Problem. Was hast du denn für deine Website bezahlt? www.organicbees.com, glaube ich, oder AT? Das ist ein kleines Betriebsgeheimnis, aber ich verrate nur so viel. Ich habe die natürlich nicht selber programmiert, da gibt es schon fertige Lösungen. Das ist nämlich schön, deswegen wollte ich es eigentlich einbringen, das Thema noch. Also man kann da schön sich ein Bild machen, was du tust und werden es auch verlinken in den Shownotes dann. Genau, das war mir eh auch wichtig, so ein bisschen zu zeigen, was ich mache. Man kann da sich ein bisschen durchklicken durch die Botanik. Ich habe da ein paar hübsche Fotos eingebunden. Vielleicht kennzeichnet das auch unsere Zeit. Wir haben auch einen Austausch auf der Wissensebene. Also auch da geht es nicht mehr so, dass man irgendwie Imker, Hinterland-Imker mit versteckten Standorten ist. Heutzutage ist alles irgendwie transparent im WIS-System. Die Veterinärinformationssystemsnummer kennzeichnet mit Geodaten genau meinen Stand. Und auf der Webseite bin ich genauso transparent. Die Leute können dort ein bisschen ansatzweise schauen, wie ich arbeite. Aber das hast du jetzt schnell abgeblockt, die Frage nach, was du dafür bezahlt hast. Es ist nicht teuer. Nein, ich will es ja gar nicht wissen jetzt im Konkret, aber warum hast du das so schnell jetzt? Ich glaube, was ich dafür bezahlt habe, ist... Nein, sag's nicht. Nein, Moment, ist die Lebenszeit. Ich habe monetär überhaupt nicht viel Geld dafür ausgegeben. Früher war es so, vor 10 Jahren noch musstest du tausende Euros für einen Programmierer ausgeben. Jetzt gibt es fertige Tools im Internet und du kannst da in 10 Minuten so eine Webseite zusammenbauen. Aber der Inhalt ist halt... Aber du machst das selber und du sitzt sehr lange dran. Und ich rechne es immer in Lebenszeit. Ich finde es weniger schlimm, wenn ich jetzt irgendwie 2-3 Euro für was ausgebe, als wenn ich wo eine Stunde sitzen muss. Mhm. Und dann ist... also weil die Lebenszeit ist dann abgebucht und weg. Mhm. Die habe ich sozusagen getauscht dafür, dass jetzt Leute schauen können, was macht er jetzt bei seinen Kasteln. Mhm. Oder was gibt es für Angebote? Und heuer ist es wieder so, ich bin total ausverkauft. Also die Zeit, die ich hineingesteckt habe dieses Jahr, ist eigentlich auch jetzt ziemlich, wahrscheinlich weniger gewinnbringend als ich es. Oder gewinnbringend zwar, was die Verkäufe betrifft, aber. Jetzt ist sozusagen wieder Schluss. Jetzt habe ich ziemlich alles verkauft. Schauen wir, ob ich noch ein zweites Verkaufsfenster aufmache. Aber du hast ja auch einen Webshop dabei. Zahlt sich das aus, dass man das macht? Gute Frage. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man es macht. Es ist ganz gut, Bienen zu verkaufen. Man soll da aber nicht über seine Ressourcen gehen und irgendwie zu viel verkaufen. Und ich bin auch keiner, der im großen Stil zukauft. Mhm. Du verkaufst ja Bienen über den Webshop vorwiegend. Genau, ich verkaufe meine Bienen im Webshop und die Leute, die bei mir einkaufen, die finanzieren auch ein bisschen sozusagen immer die kommende Bienensaison. Das heißt, dieses Jahr war es so, das Verkaufsfenster war offen so ab Februar, März und ist jetzt, sage ich mal, Mitte, Ende April vorläufig mal zu Ende. Jetzt konnte ich davon meinen bescheidenen Wachszukauf finanzieren. Ich konnte ein paar Rähmchen kaufen. Und es ist für mich eigentlich auch wieder eine Möglichkeit, mit Leuten im Austausch zu stehen. Das heißt, beispielsweise letztes Jahr hat da ein mittlerweile Freund Bienen bei mir gekauft. Die haben sich bei ihm super entwickelt. Dieses Jahr ist er mein Praktikant den ganzen Sommer über. Und also auf der Ebene hat sich die Webseite schon ausgezahlt. Weil es einfach, die Leute würden mich sonst nicht finden. Ich müsste noch mehr offline mit Leuten in Berührung sein und das geht sich einfach bei mir gerade schwer aus. Sag, und jetzt hast ja für diese Bienengespräche du den ersten Schritt gemacht. Du hast mich kontaktiert oder jetzt sage ich uns als Hörer. Warum hast du das gemacht? Na, weil ich dem Digitalen gegenüber nicht ganz verschlossen bin. Netflix nein, aber Bienengespräche ja, das finde ich gut. Na, schauen wir mal, wie die Sendung wird. Ich sage mal, prinzipiell ist glaube ich, ganz gut, dass wir Menschen jetzt die Möglichkeit haben, da digital uns zu vernetzen oder jetzt einen Podcast ins Internet zu stellen und andere Leute hören sich das an. Ich glaube aber trotzdem, dass wichtig war, dass wir zwei uns persönlich zum Beispiel getroffen haben, dass wir ein bisschen Zeit bei den Bienen verbracht haben. Also wir können gar nicht alles digital machen. Und auch die Bienenkunden, die bei mir kaufen, die wollen in Wahrheit ja auch den Stand sehen. Die wollen auch wissen, ist das jetzt wirklich alles so, wie es im Internet ist. Und es ist mir dann am Ende auch lieber, wenn ich die Kunden persönlich kennenlerne und wir so ein bisschen, im Moment kann ich mir das von meiner Zeit noch leisten, also die Zeit leiste ich mir, dass ich auch ein bisschen hin und her schreibe und dann auch abrate, wenn einer ein Projekt hat, was ich für ganz sinnlos erachte. Ja? Zum Beispiel den Flow Hive, das wäre so ein Internet-Hype, wenn jemand auf Plastikwaben Bio-Honig machen möchte, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Dann hat er irgendwo gedanklich einen komischen, falschen Abzweiger genommen. Ich meine, in der Hundezucht kennt man das ja schon immer, dass man den Kontakt zu den Käufern der Welpen weit ab vorher schon hat, damit man weiß, wo die hinkommen. Die Gabriele Sausing, die wir am Anfang gehört haben, diese Bienengespräche, hat mir dann auch noch erzählt, dass es auch schon ein bisschen dann mühsam sein kann, diese vielen Kontakte, die dann immer kommen und so weiter. Also es geht nicht so ganz nebenbei und ist schon auch anstrengend, sagt sie. Na, es sind mir am Anfang Dinge passiert, die dann das erst bewirkt haben. Also man kann ja im Internet gegenwärtig auch ganz anonym Bienen verkaufen, nur dann passieren halt so Dinge, jemand bestellt bei dir eine Königin aus dem Internet, weil das so ist wie alles, was man aus dem Internet bestellen kann, hat aber keine Bienen, kann sie also nirgendwo einweiseln und hat gedacht, so in seiner Vorstellung, er setzt da dieses Einzelinsekt in den Bienenstock hinein, die macht ganz viele Kinder und dann hat er in 2-3 Monaten dort 50.000 Bienen sitzen und da hat er nur 30 Euro dafür ausgegeben und das passt alles. Nichts auszusetzen, es stimmt nur nicht. Naja, schon was auszusetzen, weil da fehlt wieder die Achtsamkeit. Das heißt, wenn ich mich einem Thema widme, dann sollte ich mir zumindest anschauen, machen das andere schon? Wenn ja, wie machen sie es? Gibt es in meiner Gegend vielleicht Leute, mit denen ich in Berührung kommen kann? Kann ich dort was lernen? Und in dem Fall, ja, schlimm ausgedrückt, war das Nerd aus dem Internet, der gesagt hat, ich mache alles für mich, ganz alleine im Kämmerchen. Ich bestelle mir da jetzt ein Insekt und setze das in eine Holzkiste hinein. Und dann wird das so sein wie in dem YouTube-Video, das ich gesehen habe. Wo es so dargestellt ist, dass es sowas geht, oder wie? Na, das glaube ich nicht. Ich glaube eben, dass da im Detail wirklich es wahrscheinlich am Interesse gefehlt hat, in die Tiefe zu gehen und einfach zu schauen. Also die Vorstellung war so eine Welt mit Flüssen aus Milch und Honig. Und alles ist ganz easy, man kauft sich das Ding im Internet, also in dem Fall die Biene. Und ja, so läuft es natürlich dann nicht. Ja, aber wo ist die Tiefe, gell? Also wenn man über der Oberfläche ist, also wie erkennt man das? Naja, das ist ein Prozess, also ja, die Dinge müssen wachsen und ich vielleicht ist das die Kehrseite des Webshops oder das Problematische. Du solltest vielleicht einen Download-Schwarm anbieten zum Runterladen. Der kostet 120 Euro und steht dann, was weiß ich, einen Monat zur Verfügung und vielleicht das Abo-Modell. Ich glaube, diese Abo-Modelle werden kommen. Es kommen sicher noch ganz abstruse Dinge auf uns zu, weil die Imker sind sehr, sehr erfindungsreich. Und ich meine, mit den Bienenpatenschaften und so weiter hat ja schon was angefangen, wo quasi eine Serviceleistung verkauft wird und weniger sozusagen wirklich ein landwirtschaftliches Produkt. Also ich kann mir jetzt als Großstädter meine Bienenpatenschaft kaufen und habe dann ein Bienenvolk, das auf meinen Namen läuft, so gesponsert von Person XY irgendwo stehen. Also, aber das ist ja auch ein Bedürfnis, also von Menschen, und ich glaube, das ist schon okay, so ein Bedürfnis. Genau, also ein immaterielles Bedürfnis wird da befriedigt. Ja. Aram, hören wir uns an, was der Chris Bloch erzählt aus Dänemark. Bin ich dabei? Also ich bin da gespannter Bienen-Podcast-Abonnent. Also ich habe schon einige sehr interessante Themen da gehört. Also hören wir uns gerne an. Dann bedanke ich mich bei dir für dieses Gespräch. Danke auch an dich. Das war ein tolles gemeinsames Bienenbesuchen. Und der Dank deswegen auch, weil du uns ermöglichst, Einblick in deine Welt zu haben und es ja eine Zugangsgewährung ist, die eben na, sehr freundlich so ist. So sehe ich das nicht. Ich versuche wirklich nur mit Leuten irgendwie in Berührung zu kommen, wo ich mir denke, die machen was Gescheites. Na, dann schauen wir an, was draus wird. Also es wird auf alle Fälle was, weil wir geredet haben, auch das ist schon genug geworden. Aber ich meine, es gibt mittlerweile ungefähr 3000 Downloads pro Folge, die halt wirklich im deutschsprachigen Raum sind. Und das sind immer wieder kriege ich Rückmeldungen von Leuten, eben, die genau so irgendetwas woanders machen. Also wer weiß, was entsteht. Dankeschön. Tschüss. Bitte sehr. hallo. Hallo. Hallo, grüß dich, Lothar. Servus. Servus. Jetzt muss ich gerade umschalten. Jetzt siehst du mich auch. Ja, genau. Servus. Ja, genau. Passt. Ja, ich bin das gar nicht gewohnt mit Bild, weil ich habe vor mir, also über diesen Bildschirm, wo ich dich jetzt sehe, da die Kamera, noch einen Bildschirm, da habe ich eine Karte von Dänemark. Aber da werden wir gleich drauf kommen. Ja. Gut. Ja, der Korrespondentenbericht dieser Ausgabe kommt von Christoph Bloch und er ist in Dänemark. Das heißt, wir schauen in den Norden. Da gibt's ja auch die Bienen. Ja. Die gleichen, ja. Dieselben wie bei uns. Also bei uns in Mitteleuropa. Ja, die gehen eigentlich bis Grönland gehen die hoch, bis Spitzbergen sogar. Ja. Relativ weit. Ich habe sogar mit grönländischen Imkern auch gesprochen vor ein paar Wochen. Das ist hochinteressant. Sag jetzt nicht die Karnika-Biene. Buckfast und Karnika. Also wir haben hier die Karnika auch. Wir haben beide. Ja. Und wir sind in Dänemark und wenn wir da genauer ein bisschen schauen, Dänemark ist ja jetzt über Deutschland und unter Schweden, unter Norwegen eigentlich. Und du bist so ein bisschen an der Küste, also nicht weit entfernt von der Küste, im oberen Teil, hätte ich jetzt gesagt, von Dänemark. Wie kommst du denn dorthin? Ich habe damals eine Dänin geheiratet. Ja, ursprünglich komme ich aus dem Stuttgarter Raum. Ja. Das hört man ein bisschen teilweise, ne? Und bayerisch, baden-württembergischen Raum, in dem Raum bin ich groß geworden. Ich war auch früher viel in Österreich, natürlich Wintersport, ganz klar. Und dann habe ich eine Dänin geheiratet, bin dann ausgewandert, schon vor über 10 Jahren, und habe mich da jetzt etabliert. Und habe dann vor, 2013 war es, habe ich dann eine Imkerei begonnen, wohne aber direkt an der Küste. Also wir haben es hier 400 Meter zum Strand. Ich war heute Morgen schon joggen. Das war alles herrlich. Klima hier und ganz tolle Landschaft, wirklich naturbelassen. Mhm. Und die Höhe, die liegt, also Breitengrade, die liegen ungefähr auf der Höhe von Edinburgh. Ja, also doch schon recht weit, wenn man es vergleicht mit Großbritannien. Und ich wollte dich ja fragen, ob du die Imkerei mitgenommen hast oder neu gegründet. Das hast du ja schon gesagt. Was hast du denn für eine Imkerei? Wie viele Völker hast du denn? Also ich habe momentan haben wir 2 Völker hier im Garten. Wir betreuen noch ein paar andere bei anderen Imkern. Und ich bin hier auch in den örtlichen Imkerverein damals eingetreten. Und habe mich da praktisch dann weiterentwickelt aus dieser Imkerei. Ich war einfach nicht zufrieden mit der normalen Imkerei. Was hast du denn für einen fachlichen Hintergrund? Was hast du denn für einen Beruf? Also ich bin hier einem großen Windmühlenhersteller, wie die meisten Leute hier arbeiten. Wirklich? In Deutschland arbeitet man in der Automobilindustrie. Hier arbeitet man irgendwie indirekt oder direkt mit der Windmühlenbereich zusammen und ich bin da in der Qualitätssicherung tätig. Ah ja. Also ich habe auch vom natürlichen Ansatz eigentlich früher überhaupt nichts gewusst. Ich habe auch von der Bienenhaltung, gut, mein Opa, der hatte 30 Völker gehabt damals, aber ansonsten war da mal eine Weile Sendepause und bin aber, seitdem ich jetzt wieder in Dänemark wohne, auf das natürliche Leben zurückgekommen. Aber jetzt weiß ich, du hast also die Imkerei im Kopf mitgenommen, aus deiner Erinnerung vom Opa her. Wahrscheinlich, ja. Natürlich. Also man macht sich hier natürlich, wenn man hier direkt in der Natur wohnt, also hier herrschen die Elemente. Und du bist also wirklich am Land. Also das heißt, die Stadt ist wirklich weg, nächste Kreisstadt. 30 Kilometer. Ah ja, also sehr schön. Also es ist fast so ein Eremitendasein. Gut, es sind meistens Sommerhausgebiete. Ja. Auch viele Sommerhausgäste. Also im Sommer wird es ja schon voll. Und ein langer Strand, genau. Ja, genau. Und von der Tracht her, was ist da die Haupttracht oder worauf fliegen deine Bienen? Also wir haben hier eine relativ gute, durchwachsene Natur, weil wir hier keinen konventionellen Landwirtschaft hier haben. Und das bedeutet, wir starten hier mit den Krokussen über die Weiden, haben dann alle möglichen Sträucher und im Sommer natürlich viele Blumen, Klee, von den Wiesen, dann haben wir natürlich hier ein bisschen Waldhonig, auch noch die Waldläuse. Mhm. Und dann kommt ab Mitte Juli bis Mitte September die Heide, die verschiedenen Heide. Ach, die Heide, ja, genau. Ja. Wenn du sagst, organische Landwirtschaft oder unbelastete Landwirtschaft, ich sehe um dein Haus oder praktisch auf der Karte von Google Maps über Satellit, viele, viele Felder. Werden die dann biologisch bewirtschaftet? Nein, nein. Aber also hier direkt, also die, wenn du mal auf die Kilometeranzahl gehst, also unten, dann sind wir hier relativ weit weg. Also ich glaube, die nächsten Felder, die fangen irgendwann mal sechs Kilometer entfernt an. Ich sehe, wovon du sprichst, genau. Und das Gebiet, wo du da wohnst, das ist dann wirklich dieses Küstengebiet und dieses unbewirtschaftete Gebiet. Verstehe dich, ja, genau. Aber es ist eigentlich relativ schwierig für Bienen, weil wir haben erstmal den halbierten Trachtradius durch den Nordsee. Ja, richtig, das ist genau die Hälfte. Das geht also nur in den Osten, der Ausflug, ja. Genau, und dann die andere Geschichte ist natürlich das unwirtliche Wetter. Also wir haben hier Stürme natürlich auch im Sommer, besonders die Salzluft. Wir haben bis zu Orkanstärken hier. Wir haben eine starke Salzkonzentration, die ist überall abgelagert. Ah. Hier brennt fast, also im Sommer brennt bei mir hier der Rasen ab, weil die Sonne hier auch so intensiv ist im Norden. Und wie schlägt sich das nieder auf die Betriebsweise oder auf deine Bienen? Ja, die haben es natürlich schon schwierig. Also in gewisser Weise, entweder ist es knallheiß oder es regnet. Und das Salz dazu. Und das Salz dazu. Und der Wind natürlich auch, also weil die müssen halt ständig irgendwie gegen den Wind fliegen. Ja. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Das sind muskulöse Bienen. Sie sind robust, also oder beziehungsweise sie werden robust automatisch. Ja, sicher. Ja. Du auch. Man wird etwas anders, also man wird ein bisschen mehr so ein Wikinger-Typ, das ist richtig, ja. Ja, das ist ja das Bemerkenswerte in Dänemark. Ich war in Kopenhagen und habe gesehen einfach die Leute, wie sie ihre Kinder in den Fahrrädern durch jedes Wetter fahren. Das sind Wikinger. Ja. Also rote Bäckchen, vielleicht eine Haube auf, aber das sind... Ich mich wundert's. Also die decken hier bei Sturmstärke, da machen die hier oben den Dachfirst drauf oder decken das Dach. Ach so. Da verkrieche ich mich unter den Tisch. Also das versteht man normalerweise, ja. Und dann holt man wem aus Stuttgart, um dann noch zusätzlich die Luft die Energie rauszuziehen. Das finde ich hübsch. Genau. Wie geht's denn jetzt am Bienenstand draußen? Weil das ist ja die Idee, dass wir auch immer in den Bienengesprächen, und wir haben jetzt Mitte April, fragen, was gerade deine Arbeit ist oder wie schaut's gerade aus beim Stand? Ja, also momentan, also wir waren jetzt das erste Mal letzte Woche, hatten wir so annähernd kurz mal 20 Grad, weil wir hatten jetzt einen ziemlich kalten Winter gehabt, also einen längeren Winter mit keinen Schwungperioden. Ja. Und es war schon wirklich eiseskalt dann auch zum Schluss im März. Und wir waren das letzte Mal, das erste Mal dran, erstmal nachzuschauen, wie sieht es überhaupt aus mit der mit dem Futter, muss ich nachfüttern oder wie, genau, wie geht den Bienen einfach. Mhm. Und das war das erste Mal und es geht denen richtig gut. Also es ist eine richtig große Volksstärke. Beide Völker, wir haben einmal die neue Beute und dann haben wir noch die alte Stapelbeute, auch natürlich in Stroh gefertigt, also in Strohkästen. Und beide fliegen jetzt, aber ich mache jetzt noch gar nichts, weil wir haben so gut wie keine Blüten momentan, weil die Natur ist jetzt gerade sich so im Aufbau. Ja. Das dauert noch etwas. Ah ja, verstehe. Das heißt, ruhig halten, ein bisschen beobachten, was tut sich am Flugloch. Genau. Und sich freuen, wenn er mal mit Pollenhöschen wieder heimkommt. Genau, kann man sagen, ja. Also wir waren das letzte Mal, ich habe mal geschaut in den Aufzeichnungen, das war der 9.9. war das letzte Mal, als wir an den Bienen waren. Also 7 Monate hatten wir die zugelassen und hatten nicht nachgeschaut. Ja, ja. Und die Völker haben überlebt, das hast du eben schon festgestellt. Also es ist schon was da. Die haben überlebt, also wir haben ja schon reingeschaut, ich habe auch in der Optimal, in der neuen reingeschaut, weil die haben sich nämlich später blicken lassen. Ja. Weil die sind ein bisschen höher. Du sprichst hier von zwei verschiedenen Beuten, in denen du deine zwei Völker hast und eine dieser Beuten hast du selbst entwickelt. Ich habe eigentlich beide selber entwickelt im Endeffekt. Möchtest du uns darüber erzählen, wie die Beuten sind? Also ich habe eine Standardbeute, das ist eine Zander Jumbo, das sind im Prinzip, also unten ist ein Boden, dann kommt eine hohe Kiste und dann drüber der Honigraum. Das ist so mein Zugang, das weiß ich, das kenne ich. Was hast du da gemacht jetzt? Also bei uns ist das von der Betriebsweise genau das Gleiche. Es gibt ja zwei unterschiedliche Betriebsweisen, kann man sagen. Einmal die Beute, die Einraumbeute und dann einmal die Stapelbeute. Und die Stapelbeute, so wie du sie jetzt hast, an der sind wir auch hängen geblieben, weil wir das sinnvoll hielten. Das, was ich gemacht habe, ich habe sie nur als Stroh gemacht. Also ich habe diese Zargen komplett aus Stroh gemacht, die ganzen Wände sind aus Stroh. So, habt ihr, ich kann jetzt die Leute natürlich nicht richtig sehen, aber du kannst es hier sehen. So. Ja, ich versuch's zu beschreiben. Du bist jetzt aufgestanden, wir sehen uns ja jetzt gerade über Skype und hast so einen Holzrahmen in der Größe der üblichen Holzzarge, aber das sind eben nur die Seitenleisten und ein bisschen ein Brett als Verstärkung und dazwischen die Wände sind aus Stroh. Und das, genau, Stroh hast du dir aus der Umgebung gesammelt? Ja. Ja. Okay. Wir haben hier, das ist ein Gebiet, wo wir meistens Strohdächer haben. Und die Strohdächer, die haben sich bewährt, in dieser unwirtlichen Gegend im Winter, wie auch im Sommer. Ach. Das bedeutet, im Sommer kühlen die schön ab, wenn hier die Sonne runterbrutzelt. Mhm. Und die kann richtig, richtig stechen hier im Sommer. Also man kann ja wirklich auch einen Hitzeschlag kriegen, obwohl wir hier im Norden sind. Man denkt das gar nicht. Und im Winter natürlich bei der Kälte, wir haben auch schon fast 20 Grad minus hier gehabt, da wärmen die natürlich auch, weil das ein guter Isolator ist. Mhm. Und der riesig große Vorteil ist, besonders für die Bienen, dass das Stroh die Feuchtigkeit aufnimmt. Ja, und reguliert und puffert in alle Richtungen, wenn es zu viel gibt oder zu wenig. Richtig. Ach, und wie dick ist dann wie viele Strohröhrchen bilden dann die Dicke der Wand der Beute? Also ich habe so ein Verfahren entwickelt, dass es reingepresst wird, also bis zum physischen Presszustand, bis es dann nicht mehr geht. Und die sind ungefähr 4,5 Zentimeter dick. Ich halte gerade meine Finger auseinander, also doch recht dicke Wände. Und du sagst gepresst, das heißt also nicht die Röhrchen im Originalzustand, sondern wirklich so richtig zusammengedrückt. Nein, die sind im Originalzustand, aber das wurde dann, alles, also die Röhrchen werden dann zusammengepresst. Also die kommen so in so eine Presse rein, dann werden die zusammengepresst, damit die natürlich fest drin sind. Aber ist dann gepresst im Sinne von, dass sie dicht sind oder dass praktisch auch diese Luft in der Röhre irgendwie rausgedrückt wird, dass letztlich nur die Wände des Schiffs da sind? Die Röhren sind immer noch da. Die Röhren sind immer noch da, alles klar. Die werden nicht zerstört dabei durchs Pressen. Es wird nur, du zeigst mir jetzt so ein Schilfrohr und das ist alles noch, man könnte sowas wieder rausnehmen. Genau, alles klar. Okay. Richtig. Und damit hast du jetzt das, was ich als Holzwand habe, Holzzarge, als Stroh, Schilf sagst du ja. Ja, also der lateinische Name heißt hier perfekt, Phragmites australis, Reed, Schilf, das ist richtig, ja. Reed, Schilf, genau. Und dadurch ist aber theoretisch, müsste die auch leichter sein. Ja, sie ist relativ leicht, sie wiegt jetzt circa 6 Kilo. Da komme ich natürlich nicht hin mit einer Styroporbeute, die wiegt ungefähr bei 2,5 Kilo. Aber sie ist im Vergleich, wenn ich das jetzt als Holz nehme und als Holz als Isolator verwende, dann ist die natürlich sehr leicht, ganz klar. Und du kennst dich damit aus mit diesen Parametern, das heißt, du kannst damit auch rechnen, so als Techniker, Ingenieur, verstehe. Das heißt, K-Wert und so weiter, das ist alles keine Geschichte. Also wir haben ja natürlich nach dem optimalen Rahmenmaß auch gesucht, also und auch nach der optimalen Beute. Und es gibt ja aus der Bauphysik natürlich Berechnungsformeln, die man anwenden kann. Das ist überhaupt kein Hokuspokus, das kann jeder machen. Und da kann man dann die Temperaturisolation oder die Temperaturverhältnisse auch mit der Feuchtigkeitsverhältnisse dann in Verbindung setzen und natürlich das Optimale jetzt für die Bienen rausfinden. Ja, ja. Im Normalfall ist es ja so, dass die Bienen eher in runden Komplexen wohnen sollten, weil wir da natürlich bessere Luftverhältnisse haben. Ja. Ganz klar. Warum bessere Luftverhältnisse? Weil in den Ecken, da setzt sich natürlich immer besonders die Luftfeuchtigkeit ab. Ach, verstehe. Ja. Genau. Das macht die Natur, macht das automatisch durch die Baumhöhlen, wo sich jetzt die Bienen sich da einsuchen. Da braucht der Mensch gar nichts zutun. Nur wir haben die jetzt natürlich in eckige Kästen gesetzt, damit wir als Imker es einfacher haben. Mhm. Welche Rähmchen sind denn dann drinnen? Also ganz früher habe ich hier mit dieser, ich zeige jetzt eine Langstrot gearbeitet, weil die weit verbreitet ist. Hab dann aber Kurse gemacht, habe mich besonders in der Richtung Ökologie spezialisiert, weil ich das am sinnvollsten halte und weil da das meiste Wissen einfach vorhanden ist in puncto Bienen und Imkerei. Und habe dann festgestellt, hier kriege ich kein richtiges Brutnest, weil ich schneide das in gewisser Weise ab. Weil ein Brutnest von den Bienen ist in der Natur dieser Diameter streckt sich auf 23, 24 Zentimeter. Das ist das, was ich in meinen Jumbo-Rähmchen bemerke, dass diese Größe da drinnen steckt. Ja, ein Brutnest ist ungefähr so groß, wie du beschreibst. Und bei meinen großen Rähmchen passt das rein im Naturbau. Die machen sich das genau schön hin. Genau. Und da bin ich dann weggekommen, hab dann ausgerechnet und hab dann gesucht, was machen wir? Wo finden wir die optimalen Lösungen? Ja. Weil es ist klar, die Glotzbeute, das ist schon das Artgerechteste. Das muss man definitiv sagen. Was ist die Glotzbeute? Also die Glotzbeute ist einfach ein Baumstamm, der jetzt innen ausgesägt wird oder ausgehöhlt wird. Und da steckt man dann einfach die Bienen rein, ganz salopp gesagt. Okay. Ein bisschen mehr steckt da schon dahinter, aber das ist schon, man kann sagen, das ist artgerecht. Oder auch von mir ist noch der Bienenkorb, wie man ihn aus alten Zeichnungen kennt. Das wirkt auch ein bisschen artgerecht. Ja. Genau, ja, der ist sogar sehr gut artgerecht, weil er wurde ja, also Torben Schiffer aus Hamburg, der hatte ja die ganzen Beuten in puncto Luftfeuchtigkeit und Temperatur gemessen und hat herausgefunden, dass einfach die meisten Beuten sehr weit weg von den Verhältnissen in den hohen Bäumen sind. Und der komischerweise dieser Stülper, dieser Lüneburger Stülper, ja, der hatte die besten Werte gehabt. Mhm. Und das haben die im Mittelalter entwickelt und die konnten ja das gar nicht ausmessen und ausrechnen. Wie die das gemacht haben, ist immer noch ein großes Wunder für mich. Mhm. Also man hat einfach ein besseres Verhältnis zur Natur gehabt, glaube ich. Irgendwie sind wir da weit weg gedriftet. Naja, du würdest es ja wahrscheinlich schon auch in den Parametern wiederfinden als Rechner, als Techniker. Also du kannst das ja quantifizieren. Ich finde das interessant, was du beschreibst, weil meine neuen Völker, die sind in einem Park an einer Mauer und so ein bisschen im Halbkreis aufgestellt. Und das, was du sagst, diese Feuchtigkeit und so weiter, das kann ich an den unterschiedlichen Völkern bemerken. Also die fühlen sich unterschiedlich an, wie, also einerseits dann auch, es fühlt sich dann teilweise ein bisschen klamm an, wenn es nicht gut funktioniert, aber es hat jedes Volk durch auch die Nähe an der Mauer und so weiter, da bin ich erst beim Herausfinden, was da die, und manche Dinge fühlen sich auch nicht so gut an, finde ich. Also gerade wenn diese Feuchtigkeit dabei ist, da denke ich mir immer, oh, ja. Und wenn man dann einmal, bei einem Volk habe ich auch ein bisschen einen Schimmel gesehen, und das ist, finde ich, in hohem Maße beunruhigend. Also da wünsche ich mir so intuitiv ein besseres Mikroklima für dieses Volk. Aber ich kann natürlich kaum handeln, weil ich keine Kompetenzen in dieser Richtung habe, hier gestalterisch einzugreifen. Und das hast ja du dann gemacht. Du hast gesagt, okay, dann baue ich mir selbst was. Genau. Und dann bin ich auf diese Rahmengröße hier gekommen, die ich jetzt dir zeige. Das ist eigentlich, ist es so ein nordisches Maß, das heißt 12-10er, wo ich jetzt hier, wenn ich das hier messe, ich habe jetzt 30 Zentimeter in der Breite und habe hier 26 in der Höhe. Also fast quadratisch eigentlich, und ich an die Hörer, die ich sehe den Christoph jetzt sitzen hinter einem Rähmchen, sein Gesicht ist gerähmt und hinter ihm ist auch ein Bilderrahmen von der Küste, das heißt, er ist doppelt gerähmt, dann mache ich jetzt einen Screenshot und das stelle ich euch dann zu den Shownotes dazu, habe ich schon, super. Ja. Das heißt, 26 mal 30 fast quadratisch. Genau, und damit bekomme ich natürlich so eine schmale längliche Beute, wie wir unsere Bäume in Mitteleuropa beziehungsweise in Nordeuropa haben, weil die sind ja auch nicht so dick. Weil wenn ich jetzt noch dran denke, ich habe hier noch eine Baumisolation außenrum, dann bin ich vielleicht bei 50 Zentimeter insgesamt von dem Baumumfang. Es gibt natürlich auch dickere, aber die meisten, die sind einfach nicht so groß. Und das entspricht auch diesen Messwerten von Herrn Torben Schiffer, der dann ausgemessen hat, dass diese riesengroßen Rahmen etwas ungeeigneter sind für Bienenhaltung, weil ich doch einfach es ist schwer für die Bienen, die Temperatur zu halten, beziehungsweise auch die Luftfeuchtigkeit wegzubringen. Ja. Und das geht natürlich hier in dieser Beute super einfach für die Bienen. Weil einfach der Raum kleiner ist, weil das Stroh isoliert und weil das Stroh gleichzeitig diese Luftfeuchtigkeit aufnimmt. Jetzt habe ich aber etwas nicht verstanden. Thorsten Schiffer, wer ist das noch einmal? Wie bitte? Thorsten Schiffer, wer ist das noch einmal? Ja. Thorsten Schiffer ist ein Biologe aus Hamburg, der ist bekannt auch durch den Bücherskorpion. Der hat die Geschichte mit dem Bücherskorpion erforscht. Der Bücherskorpion, der auch diese Varroa-Milben frisst. Ja. Das bedeutet also, er hat auch eigentlich das artgerechte Imkern oder das artgerechte Bienenleben wieder entwickelt oder herausgefunden, wie das eigentlich sein sollte, beziehungsweise was ist am besten für die Biene. Das habe ich ja beim Stefan Mandl kennengelernt, beim österreichischen Berufsimkervertreter, der gesagt hat, die Ameisen, die brauche ich ja gar nicht einmal wegzukehren, das passt schon gut dazu, wenn die da oben herumwuseln. Ja. Und das war genau neu für mich, weil die wollte ich gleich weggeben. Und mein Bücherskorpion, der ja auch Teil offenbar dieses Gefüges ist, den braucht, denn da freut man sich ja, dass der da ist. Ja, genau. Varroa. Aber also ich habe... Ja, genau, ja. Bitte. Ich habe ganz früher, also am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich gemerkt, da krabbeln so viele Tiere da rein in die Gebäude. die Ohrenkrabbler gehabt. Und dann habe ich die immer rausgefegt, weil ich gedacht, wir gehören da nicht rein, weil wir haben in der Imkerschule gelernt, so ein Bienenstock, das sollte klinisch rein sein, weil der wird dann auch jedes Jahr geputzt und so. Das ist aber genau das Falsche, weil wir machen das Mikroklima regelrecht kaputt. Mhm. Weil in der Natur, da gibt es diese Abgrenzung nicht. Also, ja. Denk, wenn wir ein großes Haus haben, da wohnen da die Sörens drin, dann wohnt Peter unten und rechts oben wohnt dann der Klaus, sind dann abgetrennt in der Natur. Da lebt alles miteinander und durcheinander. Und da gibt es Schadschwellen in der Natur. Wenn sich ein System zu stark ausdehnt, Räuber-Beute-Mechanismen, dann kann schon was passieren. Genau. Und der Herr Torben Schiffer, der hat herausgefunden, dass zum Beispiel der Bücherskorpion in den letzten Millionen Jahren einfach mit den Bienen zusammen gewohnt hat. Das war wie ihr Haustier. Der ist sogar mitgeschwärmt. Also er hat sich rangehängt an den Bienen und ist mit in die neue, in das neue Wohnhaus dann mit eingezogen. Und der sollte mit drin sein in den Bienenstock. Also das ganze Mikroklima gehört da dazu. Und das kann man aber nur herstellen, indem man entweder eine Klotzbeute hat in der Richtung oder diese Kugeln hat oder hier so eine Strohbeute. Ja, und jetzt habe ich das mit der Größe der Rähmchen noch nicht ganz verstanden, weil das Rähmchen, das du mir gezeigt hast, 26 mal 30, fast quadratisch, ist eben relativ groß. Und was ist jetzt also das heißt, du hast ein schönes Brutnest drinnen. Von der Größe her, also im Durchmesser passt das gut mit den Vorstellungen, wie das sein soll. Und dann habe ich dich verloren, also weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, was die Größe dann für ein Faktor ist, also für ein Thema ist. Ja, also das war so, ich brauche natürlich ein gewisses Brutnest, ein ausgebautes Brutnest in meinen Rahmen. Ja. Und dann ist natürlich die Geschichte, ich darf die Rahmen nicht zu groß haben, weil wenn ich die Rahmen zu groß habe, habe ich natürlich auch das Magazin oder die Beute zu groß. Warte, was bedeutet jetzt Größe? 26 mal 30 ist ja eine bestimmte Größe, das ist ja nicht zu groß. Oder meinst du jetzt, dass es 7 Rähmchen parallel hintereinander sind, dass das Volumen zu groß wird? Nee, also 10 Rähmchen nebeneinander, ja, die natürlich dann in die Höhe aufgestapelt. Also ich bleibe hier bei der Stapelbeute, das ist hier der Vorteil. Ich habe versucht, da der ökologische Ansatz, dieser artgerechte Ansatz mit der Ökonomie in ein Gefüge zu bekommen. Das bedeutet, ich kann hier auch wirtschaftlich arbeiten. Okay, Moment. Ich bleibe noch bei der Größe, weil ich es noch nicht ganz verstehe. Wenn du sagst, etwas wird zu groß, ja, was meinst du damit? Also was ist da deine Befürchtung? Was möchtest du nicht haben? Ja, also wenn es zu groß wird, dann habe ich natürlich einen gewissen Energieverlust. Was zu also, groß wird? Wenn die Zarge zu groß wird. Die gesamte Zarge? Ja, die gesamte Zarge. Ja, okay. Weil wir müssen uns vorstellen, wir haben einen hohlen Baum, ja, der jetzt schmal und lang ist. Ja. Und das sieht man auch an diesen, also wenn man diese Natur Waben sieht, die fangen ganz oben an und gehen ewig weit runter. Ja. Und ganz unten in der Nähe der Öffnung, da ist dann das Brutnest. Das ist immer in der Nähe von der Öffnung und ganz nach oben, da transportieren die Bienen den Honig. Ja. Und funktioniert es auch so prima in diesen Zargen. Man kann hier ewig viel aufeinander stellen, fast 5, 6, habe ich schon gesehen, sogar 7. Und die sammeln immer nach oben rauf, weil die Bienen nämlich für den Winter vorsorgen. Das bedeutet, die wissen instinktiv, oben ist es ja warm im Winter, das bedeutet, ich brauche den Honig oben, damit ich keine weiten Wege habe. Genau, da gibt es einen Temperaturverlauf durch die Höhe einfach durch. Jetzt hätte ich aber eine Frage, also das Rähmchen, also die Zarge mit Schilf wo du dann die Rähmchen mit 26, 30 hast, wo dann das Brutnest ist oder eben die Wabe, wahrscheinlich Naturwabenbau, oder? Ja, also ich fange, also in der Demeter-Imkerei ist es so, Brutnest auf jeden Fall, Naturwabenbau halte ich auch für sinnvoll, auf jeden Fall, weil die müssen wirklich schwitzen, das ist denen ihre Eigenart, den Bienen. In den Honigräumen, da kann man dann Mittelwände einsetzen, das ist laut Demeter erlaubt, weil wenn ich jetzt eine wirtschaftliche Imkerei hätte, also habe ich jetzt nicht, aber wenn ich das hätte, dann brauche ich das natürlich, weil sonst geht mir ein Drittel des Honigs verloren, wenn die das auch schwitzen. Ja, ja. Und das heißt, du hast jetzt praktisch deine Hauptzarge mit dem Brutraum und darauf kommt auch, wie bei mir, der Honigraum. Genau. Und der ist genauso gleich groß oder kleiner? Gleich groß. Und du sagst jetzt, du stapelst das 5, 6 übereinander, aber das sind dann unterschiedliche Völker? Nein, das ist ein Volk. Aber also warum brauchen die so viele Kisten? Also ich mache das nicht, also ich mache das jetzt nicht. Ich meine, das ist ein Beispiel, das können die Leute machen. Also gerade wenn sie irgendwo an Anbaugebieten sind, da kommt natürlich sehr viel Tracht rein und dann sammeln die natürlich viel Honig. Ich bin da dagegen. Ich bin also gegen die konventionelle Landwirtschaft, wenn sie jetzt nicht im ökologischen Bereich stattfindet. Aber ich tue das natürlich. Ich habe schon 3, 4 habe ich teilweise das dann auch ab oder presse es dann ab. Okay. Das mache ich natürlich auch, das ist klar. Das meinst du, genau. Das heißt, ich kann mir jetzt vorstellen, dass du eben den Brutraum hast, dann gibst du den Honigraum drauf, der ebenso ausgekleidet ist mit Schilfwänden. Und jetzt sehe ich auf den Bildern von deiner, wie sagst du denn, Beute eigentlich? Genau. Die Optimalbeute, dass die sehr hoch ist. Also das ist ein Häuschen, das geht mir über den Kopf. Und da sehe ich viele Zargen übereinander, nämlich sehr hohe Zargen. Ich verstehe das noch nicht ganz. Warum? Sind das dann jetzt ein Volk, zwei Volk, drei Völker? Nein, es ist ein Immer Volk. Immer noch ein Volk. Aber warum habe ich da so eine große Beute? Weil meine ist, die geht mir bis zum Bauch höchstens. Ja, es ist einfach so, normalerweise sollte es ein Volumen sein. Also wir sollten nicht das Volumen verändern, weil die Bienen müssen sich immer an neue Volumen anpassen. Ja. Das ist der erste Ansatz, also diese artgerechte Bienenhaltung. Die andere Seite ist das, wir wollten so mit diesen 4 Zargen, also es sind 4 Zargen, wollten wir so ein Mittelding schaffen zwischen normalem Imker und auch etwas ökonomischem Imker. Ja. Dass er natürlich, weil du kannst natürlich hier sehr gut auch den Honig rausimkern und es ist sehr einfach, weil wir das in Schubladenform angelegt haben. Das bedeutet, du ziehst diese Zargen einfach heraus. Genau, fällt die da nicht um, das ganze Häuschen, wenn ich oben eine schwere Honigzarge rausziehe? Nein, das Ding ist so schwer und es wurde so berechnet und so gebaut, dass die keinen Mucks macht. Das war meine Sorge, als ich das Bild gesehen habe. Und wenn ich dann oben rausziehe, wie kann ich das runterheben? Das muss ich dann schon heben. Da brauche ich dann schon noch die Körperkraft. Nein. Also man muss dann die Rahmen rausnehmen. Also man kann natürlich die Rähmchen. Auch die Rähmchen kann man auch rausnehmen, aber es ist hier eigentlich in erster Linie gedacht, dass man nur die Rähmchen rausnimmt und gleich wieder neue Rähmchen einfüllt. Und wie hoch ist, kann ich das erreichen mit meiner Körpergröße oder brauche ich da eine Leiter? Nein. Das geht sich aus. Die ist maximal 2 Meter hoch mit dem Dach. Ja. Und deswegen kannst du da locker an die oberste Schublade ran. Na locker? Schon? Ja. Sicher locker? Okay. Also ich bin 1,73 Meter. Ja. Und wenn ich sie, ja, dann habe ich sie ungefähr hier so. Und du deutest jetzt mit ein bisschen über Kopf mit deinen Händen. Ja. Genau. Meistens muss ich ja nicht an die oberste Schublade ran, also zur Durchsicht reichen mir die 2 untersten, weil da habe ich ja das Buch. Das heißt, und das gefällt mir sehr gut vom System her, du ziehst dir die Zarge, die du durchsehen möchtest, heraus und schaust sie dann durch und wenn du fertig bist, schiebst du sie wieder herein. Eine Frage hätte ich dann noch, die ich jetzt gerade vergessen habe. Mann, was war das? Das war wichtig. Ja, Moment. Das ist die Geschichte. Ich habe gelernt, dass man das Volumen der Beute verändern soll, immer so wenig wie möglich, damit die Bienen nicht unnötig heizen müssen. Und das sagst du genau anders. Du sagst, du arbeitest das Jahr über mit dem gesamten Volumen. Richtig, ja. Das ist ja sehr revolutionär oder sehr anders, würde ich jetzt einmal sagen, weil eine Revolution findet ja immer gegen Widerstände statt, wird ja niemand was dagegen haben, oder? Also es ist so, wir hatten natürlich ganz früher in dieser normalen Zargengeschichte, mit dieser normalen Stapelbeule, heute auch so gearbeitet. Nur ist es ja so, wenn ich an irgendwelche wissenschaftlichen Forschungen komme, dann sauge ich das in mich auf. Ja. Und dann schaue ich natürlich, wie verhalte ich mich dazu und wie sinnvoll sind die neuen Erkenntnisse. Und gerade dieser Herr Torben Schiffer aus Hamburg, der hat natürlich ganz tolle neue Erkenntnisse daraus gewonnen. Und es geht einfach darum, dass man immer die Bienenbehausung mit der Baumhöhle vergleichen muss. Und die hat sich nie verändert. Mhm. Und was wir hier machen, wir versuchen ständig in die Biene, in das Wohl der Biene einzugreifen und verändern ständig diese Luftunterschiede und diese mhm. Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede, an die sie sich dann jedes Mal wieder anpassen muss. Ja, das. Und das wird schwierig für die. Und wenn man nämlich sieht, also die Biene, wir kennen sie ja nur, ja, sie holt Honig, aber das war's dann auch. Wir haben uns nie richtig Gedanken drüber gemacht, warum zum Beispiel bei den Rahmen, bei den Waben unten irgendwie Stellen fehlen oder an der Seite. Ja. Und laut Professor Tautz von der Universität Würzburg, der jetzt Vorstand von diesem Hobos-Projekt ist, es gibt ganz tolle Interviews auch auf YouTube, der hat das mal so erklärt, dass die Bienen diese Waben zur Kommunikation benutzen. Mhm. Das heißt, man muss sich das ganze Ding wie einen Schwingkörper vorstellen. Mhm. Also wie eine Gitarre und wir haben dann die Saiten und das sind jetzt die Waben und wenn wir da jetzt irgendwas verändern, dann verändert sich auch alles in dieser Klangvielfalt. Ja, das verstehe ich, ja. Und da haben wir noch nicht richtig den Einblick daraus. Das wird aber in den nächsten Jahren mehr kommen. Wenn wir also aber immer wieder zurückgehen an diesen hohlen Baum, an dem die Bienen circa 50 Millionen Jahren ohne Eingriff des Menschen überlebt haben, da möchte ich dann wieder natürlich zurück. Also wenn wir jetzt gerade diese Probleme mit den Bienen haben, da hat man das natürlich untersucht. Wie ist denn das? Wo stehen wir jetzt eigentlich? Oder wer ist der Verursacher dieser Probleme? Wie kriegen wir das wieder in den Griff? Und da sind die Forschungen von Torben Schiffer oder auch von Professor Tautz dann natürlich sehr hilfreich. Und deshalb habe ich diese Beute so gebaut nach diesen Kriterien. Und dann war natürlich auch diese Befürchtung, wenn ich ein großes Volumen habe, ja, dann müssen die ja viel heizen. Oder diese Veränderungen, diese Luftveränderungen, die sind ja vielleicht gar nicht so toll, wie man das früher gelernt hat. Es ist aber genau andersrum. Wir hatten das jetzt gemessen, also die Beute, die hat der Herr Schiffer gemessen. Mhm. Also in puncto Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Er hat fast alle Beutentypen gemessen. Und speziell diese Optimal ist eine der besten von diesen Werten. Und das Kriterium ist was für beste, also was ist gut? Also die optimale Luftfeuchtigkeit, also nicht die höchste, nicht die tiefste, sondern die optimale. Ja, also es ist... Was bedeutet einfach, optimal? Ja, also sie sollte so trocken wie möglich sein, wie das in der Baumhöhle nämlich ist, weil das Holz nicht gesägt wurde in der Baumhöhle und dann kann das Wasser aufnehmen. Ja. Und natürlich die Isolierung gleichzeitig. Ja. Das sind so diese Kriterien für die Biene, wo sie sich dann richtig wohlfühlt. Mhm. Und das habe ich in dem Baum, das habe ich in dem Lüneburger Stulden, das habe ich auch in gewisse Kugelbeuten, ja. Aber in den normalen Beuten habe ich das nicht mit dieser Rähmchengeschichte. Ja, ja. Ja, und das ist das, was ich auch bemerke an meinen Rähmchen und sagen, genau. Und das haben wir aber jetzt mit dieser Beute geschaffen. Ja, ja. Also das ist so der Vorteil. Mhm. Also der richtig große Vorteil an dem Ganzen. Christoph, ich habe noch vergessen, ich habe dich ja gefragt, du arbeitest in der Qualitätssicherung, was bist denn du von der Ausbildung her? Also ganz früher war ich Elektriker, bin dann Vertriebsmensch auch gewesen, ich habe eigentlich mehrere Berufe gelernt und bin dann aber in der Qualitätssicherung gelandet. Ja. Warum fasziniert dich das Thema Bienen und Beute? Ja, es ist einfach, es geht in die Natur. Ich habe jetzt gemerkt, wie gewaltig hier die Elemente sein können und wie man sich auch der dafür schützen oder dagegen schützen kann. Und habe gemerkt, wir haben hier keine Bienen. Es sind einzigen natürlichen Bestäuber, das waren jetzt bei uns die Hummeln. Und da hatte ich gedacht, was haben wir eigentlich geschaffen da draus? Also wir haben wirklich die Biene so dermaßen zurückgedrängt oder kaputt gemacht durch unsere verarmte, naturverarmte Landwirtschaft beziehungsweise Gegenden, an dem sich die Biene jetzt in die Städte zurückziehen muss, weil sie da eine bessere Lebensbedingungen vorfinden kann. Und dann hatte ich gedacht, ja, ich muss jetzt da rangehen, ich muss jetzt da was machen. Und dann habe ich mich da reingefressen und habe da gemerkt, also so die nach der konventionellen Imkerei, da bin ich nicht warm geworden damit. Mhm. Also die haben da ständig den kompletten Honig auch weggenommen und dann hat man gefragt, ja, was mache ich, wenn ich da irgendwie die Beute wurde auf den Boden gestellt. Mhm. Wenn das Gras hochwächst, dann nimmt man einfach Roundup und spritzt das außen rum, dann ist es wieder weg. Und rutschte ich dann schon auf dem Stuhl hin und her und hatte gedacht, jetzt reicht's mir langsam. Mhm. Da muss ich was machen. Ist das organische Bewusstsein in Dänemark weiter schon wie in Deutschland? Nein. Nein. Okay. Teilweise ja, teilweise nicht. Mhm. Dänemark ist sehr effektiv. Also man hat wirklich alles effektivisiert. Mhm. Man ist auch viel, viel weiter wie Deutschland. Also das ganze Traditionelle, das ist komplett weg. Und das was man so jetzt in Österreich zum Beispiel liebt, dass man in Kaffee geht. Ja. Wird dann schön bewirtet mit Qualitätskuchen, mit einem qualitativen Kaffee, mit einem Aroma. In Dänemark ist es mehr so, da geht man, wenn man da irgendwo weggeht, dann muss man sich den Kaffee fast selber rauslassen für ein teuer und dann kriegt man dann irgendwie so eine angemalte Farbe, farbiges Wasser und das war's dann. Also man effektivisiert hier viel. Und was können die Dänen richtig gut? Effektivisieren? Effektivisieren und kreativ sein. Ach, kommunizieren auch? Können die gut miteinander reden? Ja, nicht so. Also man ist hier schon eher separiert. Also das, was man so aus der südlichen Welt hier kennt, das macht man nicht so. Man überlegt eher 3-4 Mal, bevor man etwas sagt. Okay. Wenn man sich ja ewig später wieder trifft, wo man das noch alles dann besprechen kann. Dann habe ich was gehört, die Japaner, glaube ich, machen das auch so. Und die Deutschen besprechen alles gleich am Anfang, weil sie das Gefühl haben, sie treffen sich nie wieder. Also da gibt es so Unterschiede. Ja. Und ja, was ist mit Kreativität? Warum kreativ? Was machen die Dänen? Also wenn wir die ganze Designkunst so betrachten, weltweit, ja, da kommt ja sehr viel aus Dänemark und die machen wirklich, die versuchen an dem Problem oder an der Aufgabe irgendwie so lange zu arbeiten, dass das wirklich bestmöglichst gelöst wird und auch in einer Geschwindigkeit, wo ich wirklich baff bin. Mhm. Also ich merke das auch in den Produktionsgebieten. Und auch in dieser Arbeitswelt, wie die effektivisiert wurde, die letzten 10 Jahre nur allein in dem Bereich, in dem ich hier arbeite, das ist fast schon erschreckend irgendwie. Erschreckend? Ja, es ist schon irgendwie erschreckend, weil es bleibt halt das ganze Menschliche und das gerade das Psychische, es bleibt halt irgendwie auf der Strecke. Wirklich, das kann ich schon sagen, ja. Und kennt man das Ziel, wo man hin will, hineilt? Nein. Das nicht? Ja. Das Ziel ist, jedes Jahr mehr Gewinn zu erwirtschaften finanziell. Das ist so das Ziel. Ja, aber das haben alle im Endeffekt. Aber ja. Aber das Kreative, das du angesprochen hast, eben und dieses Design, das sieht man ja auch an der Beute, die ihr entwickelt habt. Also da ist ja auch, glaube ich, deine Frau dabei, gell? Ja. Ja, Bella? Ja. Ja, das heißt, ein Blick auf die Bilder, und ich werde es dann verlinken, wir werden es dann in den Shownotes verlinken, sieht man, dass diese Optimalbeute, die ihr entwickelt habt, ja dänisches Design ist. Also ein schönes Design. Es ist ein Häuschen, es ist ein gestaltetes Häuschen, es ist ein konstruiertes Häuschen, man sieht das Schilf drinnen, es ist optimiert auf Bewegungsabläufe, auch der Prozess. Jetzt hätte ich noch das Stichwort Varroa. Christoph, was macht ihr da? Die Varroa ist, sage ich jetzt mal, ab dato kein Problem länger. Und zwar... Länger. das ist jetzt eine starke Behauptung, die ich da ausspreche. Und zwar ist es so, dass gerade dieser Herr Torben Schiffer wieder ein neues Varroa-Mittel oder eine neue Varroa-Bekämpfung gefunden hat. Da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil das wird noch rauskommen. Aber es ist einfach so, dass wir die Varroa im Griff haben mit natürlichen Mitteln. Ja. man braucht nicht diese Säuren, man braucht keine Chemie, man braucht keine Pestizide. Das ist alles schlecht für die Bienen. Wir züchten mehr die Resistenz dieser Varroa. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, natürlich die Varroa zu bekämpfen, effektiv, viel effektiver zu bekämpfen. Und die sind bekannt. Also das Internet ist offen. Und ich nenne nur ein paar. Der eine ist jetzt gerade der Bücherskorpion. Genau. Wir sammeln jetzt, was es alles an Varroa gibt, also Varroa-Bekämpfung gibt oder Varroa-Management. Ich würde sagen Management. Ich habe gerade eine Radiosendung gemacht über Neophyten. Bekämpfung haben viele gesagt, aber die sich wirklich damit beschäftigt haben, haben gesagt Neophyten-Management. Ja. Und ja. Das war das bessere Wort, glaube ich. Genau, genau. Also ich hab mich von damals, als ich angefangen habe, war natürlich das Varroa, das war wie so eine große Drohkulisse, die auf mich einwirkte, weil die ganzen Nachbarimker, die hatten dann natürlich gesagt, oh, die Varroa, die haben wir das Riesenproblem, die kriegen wir nicht weg und wenn dann unsere Bienen vielleicht überleben, wir hoffen das. Und ich habe dann wirklich gesehen, bei Imkerkollegen, da war diese Schublade unten schwarz. Ja. Die war schwarz voller Varroa im Juli. Mhm. Ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich hatte keine Varroa. Was ist da passiert? Und da habe ich dann langsam angefangen zu forschen. Mhm. Was läuft denn da? A, wie kann ich das überhaupt ausmessen, wie viel Varroa ich habe? Das kann man so gut wie fast nicht ausmessen. Es gibt eine Methode, eine hundertprozentige Methode, und die ist auch super effektiv. Aber ansonsten kann ich das nicht ausmessen, weil ich zum Beispiel habe ja viele Tiere unten im Boden drin, unter anderem auch diese Ohrwürmer, und die fressen die unten. Du sprichst ein Problem an, das ich als sehr belastend empfinde, weil es immer heißt, Varroa ist zuallererst Monitoring, wie geht's meinem Volk, und immer wenn ich die Schublade unten reinschieb, dann habe ich die Tiere, die mir das wegtragen, na gut, dann kann ich mit Öl arbeiten, also mit Salatöl, mit Küchentüchern, es ist aber sehr unbefriedigend, die Geschichte. Wie machst das du dann? Wie geht das? Monitoring. Also es gibt, also der ich fange mal von Anfang an, und zwar, also einmal ist natürlich der Bücherskorpion eine ganz große Hilfe, wenn man den einsetzen kann. Ja, das ist eine Lösung. Die andere Lösung, die jetzt von Dr. Ralf Büchler kommt, das ist die Büchler-Methode, und die ist auch wissenschaftlich erforscht aus dem Institut von Kirchheim. Ja. Aus Hessen, Kirchheim, Entschuldigung. Und zwar ist das eine, man macht es ja mit den Drohnen heutzutage, weil die Drohnen so viel Varroa haben. Und man nimmt da die komplette Brut, man schneidet die komplette Brut raus. Drohnenbrutentnahme, genau. Die komplette Brutentnahme. Ach so, die totale Brutentnahme, das habe ich voriges Jahr gemacht und alle meine neuen Völker sind über den Winter gekommen. Das finde ich, das war keine schlechte Idee. Im Juli. Man sollte es nicht zu spät machen, aber man Juni, kann es. Juni was? Mhm. Ja, genau. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Gerade wenn dann die Varroa stark mit der Population ansteigt, schneidet man da mal komplett raus. Es gibt noch einen guten Nebeneffekt. Wenn man das macht, hat man sogar zwei Wochen später, wenn man dann erntet, mehr Honig. Mehr Honig, ganz genau. Ja. Das ist ja bekannt. Und das, also mir bekannt. Also die totale Brutentnahme, das hat sich gut ausgewirkt, wenn das der Grund war, warum die Völker überlebt haben. Genau, okay. Haben wir schon zwei. Bücherskorpion, Brutentnahme. Drohnenbrut schneiden auch, oder? Ja, also ich lasse die Drohnen drin, weil ich bin der Meinung, dass die Drohnen eine wichtige Aufgabe haben. Ja. Ich mache sie nicht raus, weil wir müssen immer dran bedenken, die Natur, die hat das ja nicht umsonst erschaffen, diese Drohnen. Ja. Wir gehen jetzt davon aus, wir schneiden den männlichen Teil einfach raus und der ist dann weg, weil wir denken, ja, die fressen ja nur Honig, aber was machen die sonst? Und dann nehmen die Varroa auf. Gut, wenn ich die jetzt rausschneide, habe ich weniger Varroa. Haha. Ja, ja. Funktioniert nicht in Wirklichkeit, weil wir haben gesehen, wir müssen die Völker trotzdem behandeln. Ja. Also das ist keine Alternative. Gut. Ja. Was gibt's noch? Grooming. Also das heißt, die Bienen könnten sich selbst putzen. Das kann man vielleicht durch Selektion der Königin, der Züchtung verstärken. Das kann man machen, indem man nicht auf Honigmaximierung arbeitet. Ja. Warum schließt sich das aus? Das könnte ja beides funktionieren. Ja, rein theoretisch ja, nur ist es so, dass die Biene auch ein effektives Wesen ist und wenn die Honig sammeln kann, dann sammelt die. Ja. In erster Linie. Ah, okay. Und du putzt dich nicht. Ja, Putztrieb in zweiter Reihe. Und das sehen wir auch bei der Katze. Entweder sie jagt oder sie putzt sich. Ja, das sind so Dinge, wo man dann sagt, alles klar, da wird schon mal schwierig, weil die meisten Imker, die müssen sich ja refinanzieren. Und ich verstehe das vollkommen, weil man hat ja nicht auf Bestäubungsleistung die Biene getrimmt oder man hält die Biene nicht wegen Bestäubungsleistung, sondern man hält die Biene wegen dem Honigertrag. Mm. Das sind marginale Einkünfte, die man dazu bekommt. Ja. Das ist eigentlich ein Riesenfehler, aber das ist irgendwie so ein politisches Thema oder vielleicht auch ein Ansatz, ein ökologischer Ansatz, den man vielleicht bedenken könnte. Okay, das heißt züchten besseres Putzverhalten. Genau, das können wir machen. Okay. Und die effektivste Methode, die allereffektivste Methode, die wirklich aufräumt, also kurzfristig aufräumt, die wir zusammen mit diesem Büchlerverfahren empfehlen, das ist die Puderzuckermethode. Ja. Und zwar gehe ich daher und streue Puderzucker gleichmäßig über die Zarge. Habe ich schon gemacht. Lege die ein, eine Schublade unten rein. Einfetten, damit die Varroa nicht wieder abhaut, weil die ist nicht tot. Ja. Und dann warte ich eine Stunde. Ja. Und nach dieser Stunde habe ich hier so alle Milben, die jetzt nicht verdeckelt sind, die fallen dann runter, weil die können nämlich dieses Puderzuckerstaub mit ihren Lungen nicht aufnehmen. Ja. Der muss sehr trocken sein, damit es funktioniert, der Puderzucker. Ja. Mhm. Genau. Ganz klar. Also, Und das ist natürlich eine super Methode. Der Herr Torben Schiffer hat noch eine effektivere Methode entwickelt. Da kann ich jetzt noch nicht dazu sagen, irgendwann selber rauskommen. Aber das geht so in die Richtung. Und da habe ich natürlich da wird es auch unten schwarz. Also da merkt man, wo die da sind, da muss ich die natürlich hinterher rausschmeißen, weil die sind nicht tot, sonst krabbeln die zurück. Wann machst du das? In welcher Zeit des Jahres? Also gerade im Frühjahr einfach mal zum Schauen, wie viel Varroa sind eigentlich da. Also wenn das Volk stark ist, also nicht gleich am Anfang, sondern wenn das stark ist, einigermaßen stark und die sammeln schon und dann schaue ich mal nach, wie sieht es überhaupt aus, was viel habe ich denn da drin. Und ist das dann dein Monitoring? Das heißt, du findest dadurch raus, wie viel im Volk ist, ob die Schadschwelle überschritten ist? Ja, in erster Linie, ja. Okay. Ja. Also weil wenn ich sehr viel habe nach dem Winter, da muss ich mir natürlich überlegen, schneide ich gleich die Brut, um komplett hier aufzuräumen, oder lasse ich sie jetzt noch ein bisschen und schneide dann erst die Brut im Sommer. Aber wie findest du das raus? Wie viel Varroa im Volk ist? Das ist so ein Einschätzen. Also wenn ich, es kommt natürlich darauf an, wie viel da drin sind. Also wenn ich da jetzt 50 Stück drin habe nach dem Winter unten, dann ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wenn da jetzt wirklich, wirklich viele runterfallen, dann müsste man wirklich auch schauen in der Brut. Das heißt, du wendest die Puderzuckermethode schon gleich einmal an, früh im Jahr. Genau. Das machst du und an dem erkennst du den Zustand deines Volkes. Genau. Hm. Und laut Torben Schiffer kann man das auch immer machen. Also, weil das ist Zucker, selbst wenn die das dann ab. Der gute Vorteil ist ja, die putzen sich ja, die Bienen. Die putzen sich dann gegenseitig. Die fangen dann das Grooming notgezwungen an. Ja, genau. Und das ist natürlich toll, schmeißen auch die Varroa runter, beziehungsweise beißen teilweise Beine ab. Also die können ja wirklich die Varroa abstoßen. Viele Wissenschaftler sagen, das können die nicht. Wenn die mal drauf ist, ist die drauf, das stimmt nicht. Mhm. Also die können die durch das Grooming, das hat man gesehen. Mhm. Und die verschwindet dann auch, ja. Wärmebehandlung mache ich jetzt nicht, finde ich einen interessanten Ansatz, aber ich brauche es nicht. Ja. Und und sonst die organischen Säuren, Oxalsäure, Restentmilbung im Dezember mit Oxalsäure oder so? Nein? Mache ich nicht, weil also die Oxalsäure beziehungsweise alle Säuren haben einen gravierenden Nachteil. Ich mache dieses Mikroklima kaputt. Ja. Weil also diese ganzen Mitbewohner, die Symbionten, die werden dadurch vernichtet. Ja. Gerade auch Bücherskorpione, die ja eigentlich diese Varroa vom Hals halten sollten, die werden dadurch vernichtet. Die andere Geschichte ist das natürlich, die Bienen sind da sehr feinfühlig und haben auch Fühler und die mache ich dann auch kaputt. Mhm. Also die können sich dann gar nicht mehr richtig putzen. Also ich greife sehr stark in das Bienengeschehen ein, das ich eigentlich aufrechterhalten möchte. Mhm. Deshalb verzichte ich darauf. Komplett. Mhm. Und dann gibt es noch die Größe der Brutzellen. Ja, habe ich aber noch keine Erfahrungen. Ich habe mit ein paar Leuten drüber gesprochen, wie das ist, aber man musste aufpassen, also weil man muss sich langsam an diese Größe der Brutzelle rantasten scheinbar. Man kann jetzt nicht von dieser 5,4 mm auf die 4,9 mm ja. Auf einen Schlag die Rahmen oder die Waben zurückgehen. Also, ich habe so ein bisschen einen Eindruck, das ist auch wirklich unterschiedlich, je nachdem, wie viele Völker man hat, wie man mit Varroa-Management umgeht, weil einfach ein gewerblich tätiger Imker braucht eine Prozedur, wo das Ganze auch gut routinemäßig funktioniert, und dann ist halt wahrscheinlich auch eine Bandbreite von super effizient, aber halt nicht naturnahe, im Sinne auch von Honigertrag maximieren, und auch dagegen würde ich jetzt einmal vor der Hand nichts einzuwenden haben, bis zu dem mit der Imkerei, wo ich dann vielleicht einfach versuche, das Gesamtpaket irgendwo in der Mitte anzusiedeln. Also und was für die eine Seite funktioniert, funktioniert dann halt nicht für die andere, sowohl technisch, biologisch, als auch vielleicht von der weltanschaulichen Sicht. Und da gibt's dann halt auch immer wieder ein bisschen Streit, wenn man diese Ebenen versucht zu vergleichen. Ja, ja. Es ist ganz schwierig, wie gesagt, das war ja unsere Aufgabe, oder das sehe ich jetzt als meine Aufgabe als Beutenbauer, dass ich jetzt versuche, diese Welt zu kombinieren. Also ich möchte jetzt so weit wie möglich eine artgerechte Bienenhaltung, eine wesensgemäße Bienenhaltung, einen ökologischen Ansatz und gleichzeitig auch einen Ertrag. Mhm. Wenn wir jetzt gerade über den Ertrag sprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beute habe, die zu feucht oder auch zu kalt ist, weil die Isolierung zu schlecht ist, dann habe ich auch einen geringeren Ertrag. Und das lässt sich ja ganz leicht messen. Das hat der Torben Schiffer auch in seinem Buch beschrieben, dass die Bienen einen größeren Aufwand haben, um dieses Klima aufrechtzuerhalten. Ja. Das bedeutet, also wir haben noch ein Pluspunkt an dieser Strohbeute, ja, dass ich einfach einen größeren Ertrag habe. Ja, ja. Dass die weniger diese Feuchtigkeitsprobleme und weniger Housekeeping machen müssen. Ja, genau. Ich hätte noch eine Frage, Christoph, zum Monitoren von der Varroa. Du sagst, Staubzuckermethode, kannst du einfach feststellen, wie es deinem Volk geht. Wie oft machst du das, dass du einen guten Varroa-Überblick hast über dein Volk? Also ich mache es vielleicht zweimal, das reicht. Zweimal im Jahr? Das heißt, wenn das Volk stark wird, also bevor es stark wird, also nach dem Winter, also im Frühling, wenn sich schon ein bisschen alles etabliert und eingeflogen hat, dann siehst du einmal, wie ist so grundsätzlich der Zustand, und dann wahrscheinlich Hochsaison, wenn noch 2 Wochen Honig reinkommt, dann schaust auch einmal. Genau, dass ich da ganz kurz, bevor ich jetzt die Bienen einwintere oder wenn ich die dann in Ruhe lasse, da schaue ich dann auch nochmal durch, wie sieht es überhaupt aus, habe ich da noch Varroa oder... Ah, verstehe. Also der Honigernte schaust du da? Ja, genau. Natürlich nach der, weil sonst habe ich zu viel Puderzucker unter Honigernte drin. Ja, alles klar, das ist wichtig, genau. Und wenn du dann aber feststellst, du hast, also die Brutentnahmen machst du, die totale Brutentnahme, wenn du aber dann feststellst, du hast dann zu viel Varroa, wie reagierst du dann? Also das habe ich jetzt, muss ich sagen, noch nicht gehabt. Ach so, das ist dieser glückliche Fall. Ich habe viel gehabt, ja. Alles klar. Das wäre so ein Ding, da muss man natürlich gucken. Gibt man eine Säure, ja, oder lässt man sie einfach überwintern? Ja, ja. Das muss man dann abwägen. Weil ich denke, das ist dann schon, man hört, dass die Varroa, wenn es zu viel ist, dann im zweiten Jahr das Problem macht. Und das hatte ich auch bei mir beobachtet, dass alles gut gegangen ist, aber im zweiten Jahr sind viele Völker dann nicht über den Winter gekommen. Jetzt habe ich praktisch wieder viele sind über den Winter gekommen, und das große Problem wird jetzt der nächste Winter sein, wenn da Varroa-mäßig etwas nicht passt, eben wegen den Viren, die sie dann haben, dann werde ich das im kommenden Winter bemerken. Also ich werde in den Bienengesprächen darüber erzählen, wie es geht bei mir, aber das ist ja dann immer das Problem im nächsten Jahr. Ja, also normalerweise ist es so, wenn du dann auch nach der Honigernte diese Puderzuckermethode anwendest, ist ja auch dein Brutnest relativ klein. Also die brüten ja dann nicht mehr so viel im Herbst. Das bedeutet, da kann man davon ausgehen, dass sind nicht so viele verdeckelte Varroa, ja, die sich da jetzt ausbreiten können. Und dann hat man ja auch eine Brutpause im Winter. Wir sind jetzt nicht in Neuseeland oder in sonstigen warmen Ländern. Und dann ist es so, wenn ich jetzt da nochmal diese Puderzuckermethode anwende, räume ich auf mit den Varroen, die nicht verdeckelt sind. Und das ist natürlich auch schon mal ein großer Teil, der jetzt da weg ist. Ja. Das heißt, da hat man dann schon relativ eine gute Gewissheit, dass die da fertig sind. Ja. Und wie gesagt, der Bücherskorpion, der arbeitet ja, bis er sich dann einspinnt und dann sich eingräbt für den Winter, arbeitet er ja auch. Also er frisst ja bis zu 9 Varroen am Tag. Und es reichen eigentlich 25 Stück aus, so circa 25 Stück, die da dann die Population minimiert oder auf dem unteren Level lässt. Und dem Bücherskorpion macht nämlich auch diese Puderzucker-Variante nichts aus. Okay, ja. Das ist natürlich auch toll. Ja. Christoph, du hast noch angesprochen, Jürgen Tautz Hobo, glaube ich, hast du gesagt, gell? Hobos. Hobos, das ist diese Geschichte, dieses Projekt, wo man misst, wie es dem Bienenvolk geht, durch Sensoren. Ja, das macht, also Torben Schiffer ist ein Teil dieses Hobos-Teams und er hat diese Messungen gemacht, das stimmt. Und der Professor Tautz, der hatte mehrere Mitarbeiter, die unter anderem auch Kameras in die Bienenstöcke eingearbeitet haben, auch Wärmebildkameras, um erstmal festzustellen, was geht da vor, wenn der Imker nicht die Beute öffnet, weil wir wissen nichts darüber. Ja, ja, ja. Wir schreiben das Jahr 2018, aber wir wissen wirklich so wenig über die Biene. Also ich zeige jetzt mal ganz klein. Ja. Und es ist wirklich immer noch erschreckend klein. Ja. Und die wollen jetzt da Licht in das Dunkle bringen. Genau. Ich habe jetzt übrigens noch eine Pressemitteilung gesehen von einer Forschungsgruppe, die von Videobildern mit Deep Learning automatisch, also wenn eine Maus herumläuft und ich filme sie und ich möchte wissenschaftlich ihre Lauf, wie sie läuft zum Futter und wieder ins Nest, praktisch dokumentieren, dann muss ich immer die Schwanzspitze anklicken, damit ich dann die Schwanzspitze praktisch verfolgen kann übers Bild. Also das die, weil was ist die Maus? Und die haben jetzt was gemacht, dass automatisch der Computer die Maus, keine Ahnung, 6 verschiedene Messpunkte immer an der gleichen Stelle positionieren kann. Und somit hast du 6 Messpunkte auf einer laufenden Maus, die du nicht selbst machen musst. Das heißt, du kannst diese 6 Messpunkte auswerten. Wie läuft die da im Nest herum. Und das ist spektakulär eigentlich, weil man sich so viel Markieren erspart und man kann diese Bewegungsabläufe viel besser untersuchen, auch mit Fadenwürmer im Mikroskop und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch super interessant, wenn man die Bienen mit ihrem Schwänzeltanz und so weiter filmt und dabei eben mit Deep Learning den Computeralgorithmus einfach die Muster untersuchen lässt, also immer nur die Markierung, dass man das wirklich schön dokumentiert hat, wie sie läuft, ohne dass man händisch das nachzeichnen muss. Ich glaube, da könnte man von den Erkenntnissen ziemlich was gewinnen. Und auch wenn du sagst, eben Kommunikation durch Schwingungen und so weiter, wie machen die das, dass das schwingt? Also das ist sicher, da gibt es noch einiges, was es zu erforschen gibt. Ja. Das ist richtig. Also wir sind da wirklich ganz am Anfang, auch Inhaltsstoffe des Honigs oder so, solche Geschichten. Da sind wir wissen nichts. Wir wissen ja klar, Honig ist gesund und die Biene ist Honig, aber mehr wissen wir eigentlich grob nicht. Und wie die das gemacht haben im Mittelalter, ist mir wirklich ein Rätsel. Also dieser Rudolf Steiner zum Beispiel. Waldorf und Waldorf-Pädagogik und ja, eben Demeter-Hintergrund, genau. Ja. Jeder Hintergrund, und der hat ja, wenn man da die alten Bücher liest, man erschreckt fast, wie was er alles vorausgesagt hat, wie das sich jetzt entwickelt hat. Er hatte damals schon 1923 schon gesagt, in 80 bis 100 Jahren haben wir ein Problem mit der Biene. Und das hat er öffentlich gesagt, und er hat diese ganzen Geschichten erzählt, auch was die Biene ist, und ganz andere Hintergrund den Hintergrund ganz anders beleuchtet. Man hat viel ihn belächelt. Heute kann man diese ganzen Sachen messen oder sehen. Ja, ja. Also im Endeffekt hat er, sage ich jetzt mal, meistens recht gehabt. Das ist interessant. Und deshalb ist es noch ein sehr großes Spektrum, das noch beleuchten müssen. Da sind wir noch nicht durch. Ich war in einem Waldorf-Kindergarten, mal ein bisschen zuschauen, und da hat mir dann die Betreuerin einen Zeitungsartikel in die Hand gedrückt, wo drinnen gestanden ist, man soll die Kinder nicht in den Kinderwagen legen, so dass sie die Umwelt sehen, sondern dass sie die Mutter sehen oder den Vater, der das schiebt. Und ich habe mich ein bisschen dagegen gewehrt, aber ich schaue mir das und spüre mir das immer ein bisschen an, wie sich das anfühlt. Da ist schon ein bisschen was dran. Also wen schaue ich an? Und wenn man sagt, Beziehungen werden geknüpft durch Muster im Kopf von mir aus, ja, also wie entstehen denn Muster? Also die entstehen durch Bilder und wie entstehen Bilder durch Anschauen? Und wenn ich meine Eltern anschaue, die mir den Kinderwagen schicken und nicht die Autos, die vor mir herumfahren, ja, also ja. Es war mir ein bisschen zu dieser Zeit ein bisschen zu ideologisch, weil irgendwie da wurde dann, also das war so von der, ich bin ein bisschen so aus der Umgebung, aus so, also wo mir Ideologie dann fast immer ein bisschen zu anstrengend wird, weil es so abgeschlossen auch ist, so solche konstruierten, fertigen Welten, die so wasserdicht sind. Also mir gefällt das dann schon immer ganz gut, wenn es offen ist und wenn man damit spielen kann, mit diesen Grenzen. Aber was eben nicht dazu führen soll, dass man Gedanken sofort ablehnt und sagt, das ist ja Blödsinn, was ihr sagt, weil das hat schon einen guten, das fühlt sich schon gut an. Ja, wo ich als Kind hinschaue. Genau, also das war auch meine Idee, gerade mit den Bienen, dass ich einfach gesagt habe, ich schaue mir alles an und ich lese mir speziell die alten Bücher durch. Was hatten die damals gesagt und was hatten die damals gemeint? Ja. Und wenn jetzt neue Forschungen entstanden sind, dann lese ich das durch. Also diese Cold Cases, die alten Fälle in der Kriminal. Ja, auch diese Geschichte mit diesen Mobilfunkstrahlen. Ja, es wurde erforscht, dass die Bienen auf Mobilfunkwellen reagieren. Ja klar, so ist das einfach. Also wir haben viele Aufgaben zu bewerkstelligen, wenn wir die Biene erhalten wollen. Also wenn ich als Physiker jetzt praktisch die Antennenlänge ausrechne für ein Radiogerät, also für dann weiß ich, wie das geht und kann man sagen, okay, ein Meter ist ungefähr, das passt zur Frequenz von, keine Ahnung, 100 Megahertz oder so. Also ein Radio hat seine typische Antennenlänge 100 Megahertz. Und wenn ich sage, na gut, ich habe jetzt Gigahertzwellen fürs Mobiltelefon, dann wird die Antenne kürzer und dann komme ich dann in Bienengröße und so weiter, dann leuchtet es ja dann auch schon ein bisschen ein, nicht? Also, dass das zusammenpassen könnte und vielleicht auch negativ. Ja, genau. Und es hört sich nicht schön an, so ein Mobilfunksignal, wenn ich es, das brummt manchmal in den Lautsprecher oder ins Mikrofon rein, wenn es daneben liegt und man schaut sich dieses Signal an. Das sind sehr, sehr arge Signale, wie sie optisch ausschauen. Also so Sägezahnschwingungen und so weiter. Also nichts harmonische Sinusschwingung. Wobei eben da die Grenze sehr schnell auch zur Furcht geht, wo man einfach zu wenig drüber weiß. Also, weil ein Techniker, ein Wissenschaftler sehr wohl mehr drüber weiß, über also diese Wärmeeffekte auch und der Mikrowellenstrahlung. Da ist dann vieles einmal links, einmal rechts und vieles versteht man nicht. Immer wenn dann Geld auch drinnen steckt, ist es immer dann doppelt so schwierig und so weiter. Also da können wir nur ein bisschen spüren. Ja. Es ist klar, es ist ja auch so, wie empfindlich sind wir. Ja. Es gibt natürlich empfindlichere Menschen und meistens sind ja die Menschen eher abgehärtet mittlerweile gegenüber feinfühligen Energien, sage ich jetzt mal. Aber wie reagiert die Tierwelt? Also ich habe einen Hund zum Beispiel und also sie ist so feinfühlig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Inwiefern? Die Natur auf solche Schwingungen, also das muss man immer so sehen. Mhm. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ich jetzt die Bienen in Holz oder in Stroh unterbringe, weil sie mit ihrer Außenwelt ständig kommuniziert. Ich darf die nicht in Plastik abschirmen. Ja, ja. Christoph, jetzt ist es so, wenn ich so eine schön konstruierte, designte Beute mit Schilf haben möchte, du würdest so etwas bauen und mir schicken und ich würde dir dafür Geld geben können? Oder ist das im Prototypstadium? Nein. Also wir sind jetzt, es wird jetzt diese Woche, wird es der Webshop ins Internet gestellt und dann kann die praktisch für Geld erworben werden und wir liefern natürlich auch den Service dazu, wir liefern die Rahmen dazu. Ich werde auch einen Blog machen, das heißt ein ganzes Jahr über mit der Optimal Mit den Bienen werde ich das erklären, was ich jetzt gerade mache und wie einfach das sein wird. dass einfach die Leute wirklich das sehen können, wie einfach ökologisch Imkern sein kann, yeah. Ohne irgendwelche Ängste vor Varroen oder sonstigen Drohkulissen zu haben. Yeah. Und die kann dann gekauft werden, ja. Aber eben Stichwort Betreuung, da ist es wichtig, dass eben, und das ist auch immer die Angst der Imker, dass Leute zu Bienen und Beuten kommen, die nichts davon verstehen eigentlich. Also das Gesamtpaket auch an Information, es ist ja nicht nur die Beute. Genau, genau. Ja. Also wir möchten eigentlich die Altimker ansprechen, beziehungsweise auch die Neuimker. Wir möchten auch gerne viel mehr jüngere Leute in das Imkerboot holen oder auch Frauen. Es sind sehr wenige Frauen dabei, die einfach jetzt nicht diese schweren Kästen heben können. Und das war ja auch Bellas Idee, die dann gesagt hat, Chris, du baust jetzt so viele schräge Sachen und lustige Sachen, jetzt baust du mir mal eine Beute, mit der ich imkern kann. Das muss doch möglich sein, im Jahr 2017 oder 2016 eine Beute zu haben, die mit Schubladen funktioniert. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, das kann man nicht machen. Mhm. Sagt sie, jetzt stellst du dich nicht so an, jetzt tüfteln wir so lange rum, bis wir das rauskriegen. Ja, ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es ist ja immer eine Idee zu haben, die auch funktioniert, ist die eine Seite, aber sie umzusetzen und dann auch es produzieren zu können, das habe ich beim Wolfgang Wimmer kennengelernt mit dem Varroa-Controller. Er ist einfach Eco-Designer, das heißt an der Technischen Universität macht er Seminare, wie man solche Geräte konstruiert vor ökologischem Hintergrund, also mit einer Berechnung des Fußabdrucks, das man da macht. Das ist ja auch eine wesentliche Geschichte eben, und er hat einen das auf die Füße gestellt, die Kiste zu vertreiben, zu verkaufen, auch die Werbung muss dabei sein, auch das die Community-Betreuung, das ist ja alles eigentlich, finde ich persönlich, der schwierigere Teil an der Geschichte. Den Prototyp zu entwickeln, wunderbar, ja, aber ab dann wird's richtig spannend. Ja, das war auch unsere Befürchtung, weil wie gesagt, ich hatte ja schon diese kleine Imkerei jetzt gehabt mit diesen Strohbeuten und das hat auch gut funktioniert und das war auch schön, bis dann die Leute gekommen sind, auch viele Ferngäste gesagt haben, Mensch Chris, du hast so viele tolle Beuten, du musst das verkaufen und yeah. Du musst das Geld bringen. Da habe ich gesagt, ja, es geht dann die Arbeit los und das ist nicht ganz so einfach und dann habe ich jetzt nicht so einen großen ökonomischen Hintergrund, das muss ja alles gestemmt werden auch, und aber wir haben das jetzt doch geschafft. Und dann kam natürlich Bella und Bella ist eine PR-Fachfrau, die jetzt vom Marketing wirklich Ahnung hat und die hat auch schon Firmen geführt und deswegen kommen wir da jetzt ohne Probleme dann in Schwung. Und wir haben es wirklich aus eigener Kraft jetzt gestemmt, die Firma aufzubauen, wir haben die Produktionsstätten aufgebaut und die wird jetzt produziert und wird jetzt vertrieben, ja. Zu einer hohen Qualität, also zu einer richtig guten Qualität. Und ich wage mal zu sagen, dass die Beute fast ewig hält. Sie schaut naturbelassen aus, das heißt helles Holz. Was ist, wenn ich die mit Schwedisch-Rot außen anstreiche? Kann ich das, darf ich das, soll ich das, brauche ich das? Es gibt Farben, die du, sie sollte auf jeden Fall eine Farbe bekommen, außer wir machen sie, also diese Lärchenausführung, was wir jetzt anbieten möchten, die soll den Öl bekommen. Aber Lärche ist einfach so ein Holz, das einfach ja, fast 100 Jahre hebt, wenn es im trockenen Zustand ist und nicht im Wasser steht. Sollte aber ein Öl oder auch eine Farbe, kann es auch bekommen, aber bitte mit Naturfarben anmalen. Habt ihr Lärchen in Dänemark? Nein, die wird importiert. Okay. Ja. Nein, das ist so das Einzige, was wir natürlich importieren müssen. Wir haben natürlich das Stroh, kommt jetzt hier direkt von den Fjorden. Das nehmen wir hier, das Heimische. Aber es ist einfach, hier hat es sich bewährt. Ja. Und wenn es hier bewährt hat, dann funktioniert die überall. Weil wie gesagt, wir haben hier so starke Regenfälle auch über den Winter und dann die harte Sonneneinstrahlung im Sommer. Mhm. Und dann natürlich auch dieses Salzklima. Also wenn ich hier, gerade wenn man Qualität redet und wenn man auch über Autos spricht, dann lasse ich mich jetzt lieber nicht drüber aus. Weil hier kann man wirklich feststellen, welches Auto auch überlebt, beziehungsweise was überlebt hier, wo sind die Probleme mhm. mit, mit schlechten Metallen, mit schlechten Werkstoffen. Da gab es ja auch ein Flugzeug, der Aloha Airline, die in zwischen zwei hawaiianischen Inseln immer geflogen ist, ein Jumbo 747, dem hat es das Dach weggerissen. Das war ziemlich spektakulär auch in den Medien, weil einfach durch diese vielen Start- und Landezyklen unter dieser salzbelasteten Atmosphäre einfach das Material zu sehr und zu schnell gelitten hat. Ja. Also es ist wirklich, wirklich extrem, wenn man hier ein normales Fahrrad draußen stehen lässt, das rostet, das hat jetzt sofort nach zwei Wochen Rost an. Mhm. Man sieht es auch V2A Stahl, der bekommt einen Belag drauf, das ist nicht ganz so schlimm, dann kann man ihn trotzdem noch behalten. Mhm. Aber alles, was nicht V4A ist oder ein gutes Aluminium, gute Aluminiumverbindungen, auch das normale Aluminium kann hier auch nicht bestehen, das muss man einfach so sehen. Und das sind so Geschichten, wo wir natürlich bei der Entwicklung der Gebäude mit Bedacht haben. Wie reagiert der Mensch auf salzhaltige Umgebung? Ich denke, es ist kein Problem. Mein Nachbar, der ist jetzt über 91 Jahre und er arbeitet immer noch. Er kniet gerade heute Knieder auf den Knien und setzt seine Kartoffeln rein. Das ist echt... Sehr gut. Und reinigt noch die öffentlichen Toiletten am Strand jeden Tag, das muss man echt sagen. Ja, also, ja. Das kann jetzt nicht ganz so schlecht sein. Christoph, wir haben eine schöne Runde gedreht. Vielen Dank für deine Einblicke. Und ja, gerne. Eurem Tun und Unternehmen alles Gute. Ja, danke schön. Also was ich noch sagen möchte, ganz kurz, wenn jemand uns unterstützen möchte oder uns helfen möchte oder auch Fragen oder Kritik oder Anregungen hat, wir sind jederzeit offen. Das war wirklich toll. Saveourbees.com, save-our-bees.com. Ich werde es in den Shownote der Bienengespräche verlinken. Man kann dort ein Bild entwickeln und mit dem, was du erzählt hast, dann ein Gesamtbild hören und möglicherweise, wenn man in der Gegend ist, vielleicht auch einmal vorbeischauen und sich das persönlich anschauen. Das wird sicher auch funktionieren. Ja? Genau, selbstverständlich, klar. Dankeschön. Super, ich bedanke mich. Und das war der Korrespondenten-Einblickbericht von Christoph Bloch aus Dänemark. So, das war's dann auch. Das waren die Bienengespräche von April 2018. Wenn ihr das Gefühl habt, das nützt euch, das mögt ihr, das ergibt Sinn für das, was ihr macht, das möchtet ihr unterstützen. Die Kontonummer, meine Kontonummer findet ihr auf der Homepage www.bienenpodcast.at unter Bring die Biene auf die Schiene. Da könnt ihr Fahrkarten mitfinanzieren oder eben letzte Rechnung war ein wenig hoch, da hat sich eine Verschiebung ergeben, Serverkosten und solche so kleinen Scheiß. Also das ist immer sehr nett, wenn man dann gemeinsam irgendwie auch zahlen kann. Vielen Dank, tschüss, das war's. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien. Danke fürs Zuhören.